Ja, schönen guten Abend. Schön, dass ihr da seid. Zu mir selbst sage ich nichts. Wenn im Anschluss jemand unbedingt noch irgendwas wissen will, kann er mich das gerne fragen. Zum Vortrag. Ich habe das zeitlich nicht so genau durchgeplant, hängt ein bisschen davon ab, wie ihr so guckt. Ich mache zwischendrin irgendwo mal eine Pause. Sonst, wir können ja mal gucken, also wenn es nicht zu viele Fragen gibt, könnt ihr die auch gerne zwischendurch stellen. Ich lege nicht unbedingt Wert darauf, dass ihr das alles euch merkt und dann im Anschluss stellt, denn vielleicht sind das ja Sachen, die notwendig sind, um den Rest verstehen. Deshalb, wenn ihr wollt, nur zu. Der Vortrag gliedert sich in drei Teile. Der erste heißt schlicht Voraussetzung. Was das soll, sage ich gleich. Der zweite dann zur Planung der DDR tatsächlich im Detail. Und der dritte heißt kurz und schlicht Fazit. Das Fazit, deshalb sage ich das jetzt auch schon mal, hat auch was mit den Voraussetzungen zu tun. Ich habe vorher, ich wollte ja wissen, wo ich so hinkomme oder was es auch so für Fragen gibt, mal zum Beispiel auf contradictio.de geguckt, was so an Vorfragen zu dem Vortrag kamen. Und da gab es im Blog halt ein paar, wie soll ich sagen, Äußerungen zu der Veranstaltung, bevor sie stattgefunden hat. Und da sagte zum Beispiel einer, das sei ja prima, dass es eine Veranstaltung gäbe, auf der es um die Erklärung der DDR-Ökonomie gehen solle und zum Beispiel nicht darum, wie man sich als Linker zur DDR zu stellen habe oder sowas, sondern um eine Erklärung der Sache. Das stimmt. Also hier soll es tatsächlich darum gehen, das Scheitern der DDR-Ökonomie zu erklären. Trotzdem, und das deshalb vorweg, der ganze Kram interessiert mich bloß, weil ich glaube, dass man als Linker, oder Linker ist ein scheiß Wort, also dass man als Kommunist aus dem Scheitern der DDR Lehren ziehen sollte. Oder anders gesagt, das Scheitern der DDR interessiert mich in einer ganz anderen Art und Weise, als es zum Beispiel das Scheitern des Römischen Imperiums mich interessiert. Und zwar gerade deshalb, weil, also ich weiß nicht, ich bin kein Althistoriker, aber weil ich mal vermute, dass man aus dem Zusammenbruch des Römischen Imperiums so erstmal für die Frage, was für Alternativen gibt es denn zum bestehenden Kapitalismus, nicht allzu viel wird ableiten können. Das heißt also, die Frage, wie stellt man sich als Linker dazu, ist schon eine, die mir wichtig ist, nicht weniger in einem moralischen Sinne, sondern mehr in einem politisch-praktischen. Aber man kann sich halt auch nur dann dazu stellen, oder anders gesagt, man kann auch nur dann Lehren draus ziehen, wenn man vorher was verstanden hat. Und deshalb führt das um die Erklärung der Sache nicht drumherum. Aus dem Grund wird das Fazit auch sozusagen einen ökonomischen und einen politischen Teil haben, und der politische leitet dann eher so ein bisschen in Diskussion über, nämlich die Frage, was folgt denn daraus? Wobei ich schon jetzt sagen will, mit Sicherheit kein Revolutionsrezept, aber mal sehen, vielleicht können wir in der Diskussion so ein paar Alternativen, die so in der linken Diskussion sind, zumindest mal ansprechen. So, das war die erste Voraussetzung. Zweite Voraussetzung, die ist auch ganz einfach zu formulieren, die lautet nämlich, die DDR ist gescheitert. Das sage ich so, und ich weiß nicht, wie das bei euch ist, also ob es dazu einen Konsens gibt. Ich kenne das nur so aus zum Beispiel PDS-nahen Kreisen, dass es gar nicht selbstverständlich ist, sondern dass es zum Beispiel die Auffassung gibt, naja gut, also dass es die DDR nicht mehr gibt, ist nun offensichtlich, von daher muss da irgendwas schiefgelaufen sein. Aber gerade was die Ökonomie angeht, war die doch eigentlich ganz knorke, und nur je nach Herkunft des jeweiligen Kritikers, entweder blöde Wirtschaftspolitiker in den letzten 15 Jahren der DDR oder aber noch krasser Leute wie Schabowski, die zu früh die Mauer aufgemacht haben, haben das Ganze sozusagen hergeschenkt, obwohl es gar nicht nötig gewesen wäre. Wenn es da Bedarf gibt, können wir auch das nochmal besprechen. Aber wenn man sich den Zustand der DDR-Ökonomie 89 anguckt, kann man sagen, das ist sowohl, was Weltmarktkonkurrenzfähigkeit, was Reproduktion angeht, auch was den eigenen Anspruch der Macher angeht, das war nichts, was sehr viel länger hätte funktionieren können. Zumindest nicht dann, wenn man es so weitermachen wollte, wie man es gemacht hat. Ein Beispiel wäre, dass die DDR ja auf sehr großem Maßstab mit Devisen gearbeitet hat, also mit international gehandelter, richtiger kapitalistischer Währung. Die mussten verdient werden, damit mussten andere Sachen gekauft werden, die für einen Reproduktionsprozess zwingend nötig waren. Wenn man diese Devisen haben will, muss man etwas haben, was kapitalistische Länder haben wollen, kaufen wollen. Und das war zum Schluss nur noch unter sehr großen Opfern möglich. Zwei Beispiele dieser Opfer wären auf der geldlichen Seite. Zum Teil waren die Währungsengpässe so stark, dass man Sachen aus dem Westen gekauft hat, mit einer Zahlungsfrist, die relativ langfristig war, also gesagt hat, okay, wir nehmen das, wir bezahlen es erst im halben Jahr, hat die Sachen sofort wieder vertickt und hat mit der Fremdwährung, die man da eingenommen hat, wieder andere Sachen gekauft, die man dringend brauchte, was natürlich ein Verlustgeschäft ist, denn ein halbes Jahr später, wenn man das bezahlen musste, was man da sozusagen mal kurz über die Grenze geschafft hatte, war das Problem auf erhöhter Stufenleiter wieder da. Solche Modelle, und ich meine, so blöd waren die Planer in der DDR nicht, dass sie nicht gesehen haben, dass sowas über kurz oder lang gegen die Wand fahren muss, sowas macht man nur, wenn einem das Wasser wirklich bis zum Hals steht. Anderes Beispiel, eher, wie soll ich sagen, handfestere Art. Es war so, dass zum Teil selbst Produktionsanlagen nicht mehr benutzt werden konnten, weil schlicht die Bauinvestitionen so sehr zurückgefahren wurden, dass die Fabriken, selbst wenn da noch funktionsfähige Maschinen drin standen, sozusagen, wenn man sich halbwegs um das Wohl seiner Arbeiter noch kümmern wollte, dass diese Fabriken nicht mehr betreten werden durften. Und man kann auch, also nagel mich jetzt nicht auf Zahlen fest, dazu hätte ich jetzt nochmal nachgucken müssen, aber so wichtig ist es auch nicht, die Anzahl der Betriebsunfälle hat auch entsprechend zugenommen in den letzten Jahren der DDR, weil in Arbeitssicherheit, Bauschutz und so weiter zunehmend weniger investiert werden konnte. So, warum ich diese Beispiele nenne, für mich ist es ganz klar, dass es da tatsächlich ein Scheitern gab und dass man darüber sozusagen nicht streiten muss. Also man muss sich über vieles mit der normalen DDR-Forschung streiten, aber nicht darüber, dass das Ganze eindeutig nicht geklappt hat. Die letzte Voraussetzung, die ich machen will, oder es ist eigentlich eher eine Frage. Wenn ich sage, da ist was gescheitert, ist das, wie soll ich sagen, theoretisch gar nicht so schlicht, wie es sozusagen praktisch ist. Praktisch ist insofern schlicht, als dass die irgendwie nicht mehr so weitermachen konnten, wie sie weitermachen wollten. Aber was ist denn nun eigentlich Scheitern oder, wenn man so will, Krise in der Planwirtschaft? Das ist nämlich gar nicht so einfach. Die DDR-Forschung, wenn ihr also jetzt, weiß ich nicht, einfach in so ein irgendein Handbuch der Bundeszentrale für politische Bildung guckt, wo was zur DDR-Wirtschaft drinsteht, dann werden die sich schlicht auf den Standpunkt stellen, wieso, ist doch ganz klar. Die hatten keine konkurrenzfähigen Produkte mehr, oder die konkurrenzfähigen Produkte, die sie hatten, die mussten dann stark bezuschusst werden, also es hat zumindest keinen entsprechenden Gewinn gebracht. Und woran lag das? Die Produktivkraft war zu gering. Produktivkraft heißt also, wie viel Aufwand muss ich treiben, um ein bestimmtes Produkt zu bekommen. Nur ist das natürlich ein Maßstab, der aus der kapitalistischen Ökonomie kommt. Da ist ganz klar, welchen Zweck hat das Kapital? Das Kapital soll sich verwerten. Kapital, das sich nicht verwertet, ist sozusagen sinnlos verausgabt worden. Und das Kapital muss sich erweitert reproduzieren, heißt, es reicht nicht, das wiederherzustellen, was man verbraucht, sondern es muss mehr hergestellt werden. Erstmal quantitativ, das heißt, mehr Geld muss reinkommen. Auf der stofflichen Seite ist die Entsprechung, dass man aber neue Produkte braucht, für diese neuen Produkte neue Maschinen braucht und also auch auf der qualitativen Ebene mehr Aufwand treiben muss. So, nun haben die aber ja, und man kann ja über Marxisten-Leninisten denken, was man will, diese Ökonomie aufgebaut, weil sie gerade das nicht wollten. Das heißt, die wollten ja gerade eine andere Ökonomie machen. Das heißt, eine, die den Zweck hat, alle Leute mit notwendigen oder vielleicht auch mit mehr als notwendigen Sachen zu versorgen. Was ist denn in so einer Ökonomie dann Krise oder Scheitern? Also wenn ich sage, naja gut, keine Konkurrenzfähigkeit auf dem Weltmarkt, kann ich sagen, mit dem Zweck, dass ich Leute mit Sachen versorgen will, hat das doch erstmal relativ wenig zu tun. Wieso Konkurrenzfähigkeit Weltmarkt? Also so, und auch zu sagen, naja, es wurde keine ausreichend erweiterte Reproduktion hinbekommen. Na erstmal, wenn der Zweck ist, ich will alle Leute versorgen, würde ja eine einfache Reproduktion reichen. Einfache Reproduktion heißt, es wird immer das ersetzt, was verbraucht wird. Und zwar nicht nur Würste, Brote, Turnschuhe, sondern auch die entsprechenden Maschinen. Ich versorge die Rentner, die Kranken, die Kleinkinder, was weiß ich. Ist alles noch einfache Reproduktion. Aber wenn der Zweck ist, die Leute zu versorgen, wo ist das Problem? Ich habe eingangs gesagt, die hatten wirklich ein Problem, sind wirklich gescheitert. Theoretisch kann man sagen, was schert das eine Planwirtschaft? Und da kann man schon auf einen Widerspruch raus. Irgendwas muss da, wenn man sich die DDR-Ökonomie, oder das gilt eigentlich für die anderen Staaten im RGW auch, wenn man sich das anguckt, irgendwas ist da merkwürdig. Die haben einen Zweck proklamiert, der irgendwie sozusagen nicht zum Scheitern passt, oder andersrum gesagt, die sind an was gescheitert, was nicht so richtig zu ihrem Zweck passt. Und ich kann jetzt schon mal sagen, dass meiner Ansicht nach das geradezu ein Kennzeichen für die realsozialistische Ökonomie ist, dass sie sich versucht haben, Mittel zu bedienen, die eigentlich dem Begriff der Planwirtschaft nicht gemäß waren. Und das will ich im Folgenden noch ein bisschen, nicht nur ein bisschen, also ausführlicher darstellen. Und dann kann man anschließend mal fragen, wie denn das kommt. Waren die einfach nur blöd? Waren es die falschen Umstände? Oder, weiß ich nicht, hatten sie Pech und es hätte auch klappen können? Ja, so viel zu den Voraussetzungen, so viel zur Einleitung. Gibt es dazu schon Fragen, Unmutsäußerungen oder sowas? Der Witz ist auch, dass solche Überlegungen, wie jetzt das Letzte, was ich gesagt habe, mit Sicherheit, also sofern man das nachvollziehen kann, in der DDR-Führung selbst nie diskutiert worden sind. Also da kann man schon, also wie soll ich sagen, es ist auch nicht so, dass die sozusagen einfach zynisch drauf waren und gesagt hätten, naja klar, wir wollen eine knorke Planwirtschaft machen, aber aus irgendwelchen Gründen müssen wir jetzt mal kurz was anderes machen, sondern der Widerspruch geht schon tiefer. Ja, jetzt käme auch der zweite, und das ist natürlich der, also vom Umfang her wahrscheinlich der Hauptteil, nämlich zur Planung in der DDR. Als ich mich gefragt habe, was ich hier denn heute erzähle, habe ich mir gedacht, ich hoffe, ihr stimmt mir dazu, dass ich jetzt nicht irgendwie, was ich was, ein Fünfjahresplan-Gesetz oder sowas durchixen will. Das ist nämlich ziemlich trockener Kram. Sondern worum es mir hier im Folgenden geht, ist auf sozusagen die Grundprobleme zu einer Planung rauszuwollen und dann ein bisschen was dazu zu sagen, wie die versucht haben, das praktisch zu lösen oder diese Grundprobleme praktisch zu lösen. Die DDR-Forschung, und wenn ich die DDR-Forschung sage, das ist ein bisschen blöd, da bin ich wahrscheinlich immer noch so ein bisschen, wie soll ich sagen, beschädigt durch meine Doktorarbeit, ich habe es mal mitgebracht, das ist jetzt kein Merchandising. Ich weiß auch nicht, also wer sich da wirklich vertieft mit beschäftigen will, kann die natürlich gerne lesen. Ich bin damit mittlerweile nicht mehr so ganz zufrieden, was aber daran liegt, dass es halt eine Doktorarbeit ist. Und wenn man so einen akademischen Grad haben möchte, muss man Sachen schreiben, die man, wenn man Leute aufklären will, nicht schreiben muss. Das heißt, sich mit dem Forschungsstand beschäftigen, nicht sagen, dass man Kommunismus gut findet und all sowas. Das heißt, ich würde sagen, da stehen richtige Sachen drin, ich hoffe keine falschen, aber die Sprache ist nicht so, wie ich normalerweise einen aufklärenden Text verfassen würde. Sowas muss ich sozusagen zur Entschuldigung sagen. Aber Die DDR-Forschung, mit der beschäftigt sich das erste Kapitel da drin, finde ich auch deshalb spannend, weil wenn man auf die Straße geht und mit Leuten redet, die nicht schon Linke sind, was immer dann links heißt, man häufig auf genau die gleichen Auffassungen kommt, die diese DDR-Forscher ein bisschen besser ausgearbeitet vertreten. Und deshalb finde ich, lohnt sich schon, das sind eben nicht irgendwelche Leute, die spinnerte Gedanken im Kopf haben, sondern die vertreten sozusagen das, was die Verhältnisse hier dem normalen Bewusstsein nahelegen. Das ist ja Ideologie, also ein falsches Bewusstsein, das gerade durch die Gesellschaft richtig erscheint. Und dazu gehört zum Beispiel, dass Kapitalismus sozusagen das einzig Senkrechte ist, das einzige, was es gibt, eigentlich schon immer gab. Es gibt ja sogar Forscher, die sagen, Markt, Kapital und so weiter gab es schon im alten Rom, wenn nicht in der Steinzeit. Da würde ich sagen, das liegt gerade an den Verhältnissen, dass das so scheint. Das führt dazu, dass die DDR-Forschung sich gar nicht das Problem macht, zu verstehen, was eigentlich Planung genau ist. Da gibt es dann zum Beispiel die Position zu sagen, naja, Planung, planen wir nicht alle irgendwie? Und dann sagen die, klar, im Kapitalismus gibt es auch Planung. Kapitalist plant natürlich über Jahre raus. Im Realsozialismus gab es Planung. Auf der Ebene finden die nicht so richtig einen Unterschied. Also klar sehen die, dass es 5-Jahrespläne gab, aber gut, das ist halt quantitativ mehr. Und das Resultat, dem man auf die Weise kommt, ist, dass der Unterschied, der wird natürlich hochgehalten, denn DDR böse, BRD gut, also einen Unterschied braucht man da schon, aber der wird dann eben rein in der Herrschaftsform gesucht. Also jede Wirtschaft, liest man dann da, geht mit einem Knappheitsproblem um, also, ach, schade, darüber würde ich auch gerne was erzählen, aber das führt wahrscheinlich zu weit weg, furchtbarer ideologischer Kram. Da gibt es dann verschiedene Methoden, eine ist zum Beispiel der Markt, die andere ist Planung, das kann man mixen und alle Ökonomien unterscheiden sich im Mischungsverhältnis. Ein wesentlicher Unterschied ist dann weg. Wesentlicher Unterschied, sagen die, ist, hier gibt es Pluralismus und Demokratie, da gab es Diktatur. So, ist falsch. Zur Ökonomie vorweg und zur Politik dann eher hinten im Fazit. Es ist natürlich was völlig anderes. Ich habe mir ein Bild dazu ausgedacht, das ist schief, das haben Bilder so an sich, aber ich glaube, es hilft trotzdem weiter. Es ist natürlich was ganz anderes, ob ich einen Ausflug plane und mir nicht sicher bin, wie das Wetter wird und mir einen Regenschirm mitnehme, für den Fall, dass es regnet. Das ist eine Planung. Oder ob ich mich mit allen Leuten, die irgendwie vom Wetter beeinflusst sind, zusammentue, mein Flugzeug mit Silberionen losschickt und versucht es nur da regnen zu lassen, wo ein Bauer gerade Wasser braucht und sonst soll überall die Sonne scheinen. Beides ist Planung, es ist aber ein wesentlicher Unterschied. Also das mit den Flugzeugen ist natürlich ein Witz, weil die Chinesen das machen und das sind wirklich keine Kommunisten, aber gut, aber das war nur ein Witz am Rande. Der wesentliche Unterschied ist natürlich der, dass, und wesentlich jetzt wirklich im philosophischen Sinne, also streng genommen, dass ich einmal versuche, mit meiner Planung, mit einer Naturgewalt irgendwie besser zurechtzukommen. Und das ähnelt einem Kapitalisten, der natürlich ganz viel Planungsaufwand treibt, um auf der Erscheinungsebene der Konkurrenz besser klarzukommen. Also zum Beispiel, indem ich die Arbeiter zwinge, für ein Drittel weniger zu arbeiten. Das ist ja eine planerische Tätigkeit. Und dann das entsprechend verbuche, mir überlege, wie billig ich dann meine Produkte anbieten kann, wenn ich weniger Kosten habe und dieser ganze Kram. Aber da würde ich sagen, das ist sehr nah dran an dem Regenschirmbild. Die Konkurrenz, der Markt, ist sozusagen als quasi Naturgesetz, ist natürlich in echt, der Markt ist natürlich in echt keins, aber es wirkt so, vorausgesetzt und es geht nur noch darum, wie komme ich damit halbwegs klar. Was das Flugzeug mit den Silberionen angeht, wenn es denn klappt, ist ja was ganz anderes, nämlich tatsächlich das Naturgesetz beherrschen und es, wenn man so will, als Naturzwang aufzuheben, sondern tatsächlich der Vernunft und das heißt in dem Fall der Freiheit zu unterwerfen. Also zu sagen, nee, ich lasse mich überhaupt nicht nass regnen, wenn es irgendeinem Naturgesetz so gefällt, sondern ich bestimme, also ich jetzt als Kollektivsubjekt gemeint, bestimme, wann es regnet und wann nicht. Das ist tatsächlich etwas inhaltlich komplett anderes. Und den Anspruch muss man jetzt zumindest ernst nehmen, wenn es um Planwirtschaft geht, dass das, also angefangen von den Bolschewiki vor und nach der Oktober, hauptsächlich nach der Oktoberrevolution, und dass, also man muss kein Ulbricht- oder Honecker-Freund sein, um zu sagen, doch, das wollten die schon. Also tatsächlich sagen, die Planwirtschaft soll kein Mittel sein, um mit dem Markt besser klarzukommen, sondern soll ja gerade alle ökonomischen, wenn nicht sogar alle gesellschaftlichen Prozesse der Vernunft und damit der Freiheit anheimstellen. Ich hätte fast gesagt, ausliefern lassen, dem Zusammenhang vielleicht missverständlich. Was ist jetzt die besondere Schwierigkeit bei so einer Art von Planung? Das kommt ja in diesem, wie gesagt, etwas schiefen Bild mit dem Regnenlassen schon raus. Man kann erstmal sagen, das ist auf alle Fälle ein quantitativ enorm höherer Aufwand. Also ein Kapitalist muss sich fragen, was für Kosten hat er, wie ist der Markt und was kann er an Einnahmen erwarten. Da kann er schief mitliegen, genauso wie ich, wenn ich rausgehe, unter Umständen Pech habe und ich nehme einen Schirm mit und es sind 35 Grad und ich schwitze mich tot und muss dieses Mistding auch noch tragen. Damit kann er schief liegen, aber die Planungstätigkeit an sich ist quantitativ, wie soll ich sagen, überschaubar, jedenfalls wenn man es vergleicht damit, dass alle ökonomischen Tätigkeiten zu einem Gesamtplan zusammengeführt werden. Das Ganze ist noch relativ einfach, wenn es um einfache Reproduktion ginge. Jedenfalls einfach dann, wenn man weiß, es hat ja auch schon vor der Planwirtschaft eine Reproduktion gegeben. Das heißt, es gab Produktionsanlagen, es gab ausgebildete Arbeiter, es gab einen durchschnittlich festgestellten Bedarf und man wusste so ungefähr, was braucht man von welchem Gut, ich sage jetzt mal absichtlich nicht Ware, um die Produktion so aufrechtzuerhalten, wie sie ist. So, jetzt stellt euch vor, es soll aber, naja, mehr oder anderes, vor allen Dingen anderes produziert werden. Also beispielsweise bessere Autos, schönere Häuser oder auch das Ganze soll zwar auf dem gleichen Stand bleiben, aber mit weniger Arbeit produziert werden. Also die Leute sollen mehr Freizeit haben. Auch das ist ja ein Zweck, der zwar so im Realsozialismus nie realisiert wurde, aber könnte man ja, wenn man Planwirtschaft gut findet, sich auch zum Zweck setzen. Arbeitsersparnis heißt auch, ich brauche neue Maschinerie. Neue Maschinerie braucht andere Rohstoffe oder zumindest Rohstoffe in anderer Zusammensetzung. Diese andere Maschinerie muss in Fabriken hergestellt werden, die sozusagen vorher ihre Produktion umstellen müssen, um diese neue Maschinerie herzustellen. Müssen Sie aber Ihre Produktion umstellen, brauchen Sie dafür ja wieder andere Rohstoffe oder Rohstoffe in anderer Zusammensetzung und. Das heißt, das ist das Problem, das man auch nicht unterschätzen sollte und das sich im Kapitalismus so normalerweise nicht stellt. Ich sage normalerweise, weil es Übergangsbereiche gibt, also wenn man sich, wie soll ich sagen, zum Beispiel die Nazi-Ökonomie anguckt oder etwas weniger böse die Kriegswirtschaft der USA beispielsweise gegen Ende des Zweiten Weltkriegs, da hat man natürlich ein sehr viel größeres Ausmaß an gesellschaftlicher Planung, aber trotzdem immer noch nicht das, was man eigentlich in der Planwirtschaft wollen würde, vermute ich jetzt mal. So, wie haben die jetzt in der DDR, ich kenne mich in der DDR am besten aus, aber man könnte das Gleiche auch in der Sowjetunion zeigen, wie haben die versucht, damit umzugehen? Ich überlege, mache ich das historisch oder... Ach nee, ich mache doch, weil wir eben oben in der Küche drüber gesprochen haben. Es gibt Leute, die gucken sich das Ende der DDR an und sagen, da gab es ja Geld und da gab es Preise. Und das ist doch schon eine komische Sache, wenn ich doch eigentlich Planwirtschaft haben will. Oder da gibt es dann Formulierungen, ja, wie verrückt waren die Leute denn da? Dass sie da ein Geld machen, obwohl sie doch eigentlich eine stoffliche Planung versuchen sollten. Und also so sehr, wie soll ich sagen, so eine Position mir sympathisch ist, weil ich auch es für eine schlechte Idee halte, Geld in der Planwirtschaft zu versuchen einzusetzen, greift es an einer Stelle zu kurz, nämlich an der Frage, ja, warum sind die eigentlich auf die Idee gekommen? War es wirklich eine Verrücktheit oder gab es dafür einen Grund? Das kann man an zwei historischen Beispielen zeigen, von denen ich nur eins, nämlich die DDR, ein bisschen ausführlicher behandeln will. Das erste ist die frühe Sowjetunion. Das zweite ist eben die DDR nach 1945 oder alle, eigentlich alle RGW-Staaten nach 1945. In der frühen Sowjetunion hatten die ja einige Probleme am Hacken. Muss ich, glaube ich, nicht allzu sehr ausführen. Die hatten ja nicht nur weiße Konterrevolutionäre im Land, sondern auch noch einen Großteil der Bevölkerung, der nicht begeistert davon war, jetzt plötzlich den kommunistischen Städten Naturalabgaben leisten zu sollen. Und außerdem ja auch noch von Engländern und Franzosen Interventionstruppen im Baltikum und sonst überall. Das heißt, die hatten wirklich ein Problem, haben es mit einer stofflichen Planung versucht, andere Möglichkeiten gab es auch kaum, und das Ganze hat unter diesen historisch konkreten Bedingungen einfach nicht geklappt. Und in der besonderen historischen Situation sind die auf die nicht sehr glückliche, muss man auch sagen, aber immerhin, auf die Idee gekommen, zu sagen, wir kriegen nur dann eine stärkere Produktivität in der Landwirtschaft, wenn die Leute auf dem Land was davon haben. Was könnten die davon haben? Naja, zum Beispiel tolle neue Industriegüter, also egal ob jetzt Traktoren oder Transistorradios, na gut, das ist in der Zeit vielleicht, also sage, Gebrauchsgüter wie, weiß ich was, Kleidung, was man halt damals in Russland industriell hergestellt hat. Das Problem war nur, so viel wurde da nicht hergestellt. Das heißt, man hatte das Problem, man konnte denen eigentlich kaum etwas anbieten. So, warum soll nun einer, der sich wirklich kaputt knechten musste auf irgendeinem Acker, nochmal mehr knechten, damit die junge Sowjetrepublik genug Lebensmittel hat? Entweder aus Idealismus, ist ein bisschen komisch, wenn man doch eigentlich Materialist ist, oder, und das war eben dann die Lösung, die sie gewählt haben, man stiftet ein ökonomisches Interesse. Ich halte das für falsch, also es ist, aber, also, oder wie soll ich sagen, für, es ist sozusagen nach hinten losgegangen, aber man muss sich trotzdem das Problem klar machen, und damit weise ich schon mal hin aufs Fazit später, denn es wird ähnliche, also jedenfalls, wenn denn radikale Linke irgendwann mal erfolgreich sind, ähnliche Weichenstellungen wiedergeben und sozusagen da naiv reinzugehen und zu sagen, wieso, wir machen eine Planung und wupp das schon, haut halt so auch nicht hin. Dann haben sie gesagt, naja, wir fördern das Privateigentum auf dem Land und exportieren den Scheiß. Überall in Europa wird gehungert, da können wir mächtig Kohle mitmachen. Und mit dem Geld kaufen wir dann Sachen und das kriegen unsere Arbeiter und kriegen die Leute auf dem Land. So, hat dann aus verschiedenen Gründen nicht geklappt, war politisch verheerend, denn die, also gerade die Großbauern haben das Geld genommen und waren trotzdem keine Kommunisten und so. Also von daher ging es nach hinten los, aber man muss sich das klar machen, was sozusagen die Ausgangslage war. Und wenn man sich das klar macht, ist der Ausdruck verrückt schon nicht mehr ganz das richtige Wort, sondern es war sozusagen politischer Fehler, das ist aber was anderes. Nun zum eigentlichen Thema, zur DDR. Die hatten also auf einer ganz abstrakten Ebene ein ähnliches Problem nach 1945. Ähnlich insofern, es war zwar kein Bürgerkrieg, aber es war sehr viel zerstört an Produktionsanlagen. Es gab riesige Bevölkerungswanderungen, was heißt, es war Wohnraum nötig, also wegen des Zerstörten, aber auch weil eben ja viele Leute aus Polen umgesiedelt wurden oder vorher geflohen waren, je nachdem, aber die, die geflohen waren, sind ja oft weitergeflohen. Und es mussten in sehr hohem Umfang Reparationen geleistet werden an die Sowjetunion, Bruderstaat hin oder her, was auch, also wenn man so mit alten SED-Kadern spricht, nee, ach, weiß ich auch gar nicht, manche jammern da sehr drüber, andere, was ich hier, Gerhard Schürer, den hatte ich interviewt, also es war der Planungschef der DDR in den letzten, also 15 Jahren oder sowas, den hatte ich interviewt für die Doktorarbeit. Der war selbst da, obwohl er ja nun wirklich einen Grund hatte, nach Entschuldigungen zu suchen, sehr, wie soll ich sagen, Sowjetunion-freundlich und hat gesagt, ja gut, für uns war es verheerend, aber ich meine, in der westlichen Sowjetunion sah es natürlich noch viel schlimmer aus. Also ich meine, da hat die deutsche Wehrmacht so gehaust, da stand ja überhaupt kein Stein mehr auf dem anderen. Also von daher, wenn ich also sage, es sind schwierige Ausgangsbedingungen, heißt das nicht, dass ich sagen würde, die bösen Russen, das will ich nur nochmal deutlich sagen, sondern die brauchten beispielsweise Schienen, haben in großem Umfang, wo doppelte Gleise lagen, die zweiten Gleise abgebaut, was natürlich die Transportzeit, Transportkosten enorm erhöht hat. In den ersten Jahren wurden teilweise 20% der Produktion nach Polen in die Sowjetunion gebracht, um da sozusagen die schlimmste Not zu lindern. Das ist schon mal keine sehr gute Ausgangslage. Zweite schwierige historische Bedingung, und das ist, glaube ich, die wichtigste, und auf die komme ich dann im Fazit auch nochmal zurück, ist, es gab verdammt wenig Kommunisten auf dem Gebiet der DDR. Und das ist, wenn man Kommunismus machen will, auch keine so gute Voraussetzung. Und das hat, glaube ich, die Planung sehr stark beeinflusst. Also die Reparation ging übrigens nur, ich glaube, bis 1953. Also, aber es sind ja doch immerhin, also naja, wenn man mal so von 1946 oder sowas, als es langsam wieder loslief, rechnet, immerhin 7 Jahre, das ist auch noch nicht wenig. Zuerst, und das ist auch eine Parallele zur frühen Sowjetunion, hat man versucht, ohne Experten auszukommen, die vorher führende Stellung in der, naja, in Russland muss man zaristischen oder sonst muss man, also in der DDR muss man sagen, Nazi-Ökonomie hatten, oder das gilt eigentlich auch für die Verwaltung, da hatten die das gleiche Problem. Sie haben dann relativ schnell gemerkt, dass es nicht geht. Also es gab zu viele Stellen zu besetzen, und man hat eben an einigen Stellen im Bildungsbereich oder so noch sehr lange sehr stark darauf geachtet, solche Leute nicht zu übernehmen. Bei Ingenieuren konnte und oder wollte man es sich nicht leisten. Ich kann das schwer beurteilen, aber zumindest ist es eine objektive Schwierigkeit, vor der die Leute standen. Wenn das so ist, hat man zwei grundsätzliche Möglichkeiten, oder drei, sage ich mal. Die erste ist, na gut, ich überzeuge die Leute so schnell wie möglich davon, dass es eine gute Sache ist, was man gerade unternimmt. Ich sage mal, vorsichtig ist nicht ganz so einfach. Und das ist ein bisschen, also vielleicht zu vorsichtig gesagt, denn, wenn ich jemanden, der vorher unter Nazis jahrelang Ingenieur war, wieder als Ingenieur einsetzen muss, dass ich dann sozusagen mit einer Umschulung den plötzlich in absehbarer Zeit zum Kommunisten mache, ich halte das für sehr unwahrscheinlich. Zweite Möglichkeit, man kann die drei Möglichkeiten auch kombinieren, sage ich gleich, aber gut. Zweite Möglichkeit, ich sorge dafür, dass die Leute ein Interesse daran haben, den Laden, den ich aufbaue, mitzumachen. Wie immer das aussehen kann. Ich kann den Orden anheften, ich kann die bestechen. Weiß nicht, wahrscheinlich gibt es noch andere Möglichkeiten. Dritte Möglichkeit, ich kontrolliere sie und bedrohe sie. Und sage, wenn du nicht so machst, wie ich will, also ich, Politbüro oder wer auch immer, wirst du erschossen. Also, oder was auch immer. Meinetwegen wirst du erstmal abgesetzt oder ist ja egal. Aber das sind die, glaube ich, die drei grundsätzlichen Möglichkeiten, die es in so einer Situation gibt. Es ist nun so, und auch das, also die Position, die ich eben dargestellt habe, dass es doch einfach nur ein Schwachsinn ist, im Realsozialismus Geld einzusetzen, die ist, ich weiß nicht, wer von euch da schon mit in Kontakt gekommen ist, eine Gegenstandpunktposition oder eine Position aus dem, früher hieß es MG-Position, die MG gibt es ja nicht mehr, als marxistische Gruppe, aber der Gegenstandpunkt gibt es ja noch. Kluge Leute, aber eben an einigen Stellen, wie ich finde, ein bisschen zu kurz in der Argumentation. Die haben nach 1945 durchaus angefangen, eine stoffliche Planung auf die Beine zu stellen. Das heißt, die haben erstmal zumindest die Schlüsselindustrien verstaatlicht, muss man sagen. Staat gab es ja nach wie vor, oder was heißt nach wie vor? Man wollte sich ja vom Anarchismus unterscheiden, das heißt also, da haben die erstmal ja nicht dran gerührt. Die Betriebe wurden verstaatlicht und wurden zu größeren Einheiten zusammengefasst. Dann wurden die Reproduktionsbeziehungen, also die stofflichen Austauschbeziehungen zwischen den Hauptbranchen angeguckt. Es wurde versucht, das auf eine dauerhafte Basis zu stellen und erstmal quantitativ zu erhöhen. Also mehr Kohle, mehr Stahl, mehr Nahrungsmittel in der Landwirtschaft und so weiter. Es blieb noch sehr lange, also bis weit in die 60er Jahre rein, recht großer Privatsektor erhalten, allerdings eher im Bereich von Handwerk, sehr kleinen Produktionsstätten Landwirtschaft auch noch am Anfang, was natürlich auch schon eine Planung sehr schwierig macht, aber es hing auch, deshalb reite ich da so drauf rum, mit der schwierigen politischen Situation zusammen. Es war ja nun auch nicht so, dass die Leute, die auf dem Gebiet der DDR lebten, jetzt die sozialistische Bruderarmee mit offenen Armen empfangen hätte. Wie immer man das jetzt bewerten will, also auch den Charakter der Roten Armee, aber so oder so, es ist ein objektives Problem. Das heißt, wenn ich zum Beispiel sage, im Sinne des Plans will ich sofort alles verstaatlichen, also jede letzte kleine Scholle, dann erhöht das den politischen Druck und schafft mir unter Umständen andere politische Probleme. Auch wenn ich dann vielleicht bestimmte ökonomische, also was die Planung angeht, nicht habe. Das ist eine rationale Abwägung. Man kann die so oder anders treffen, aber das ist ein objektives Problem. Es ist nichts, was sozusagen einem Wahnsinn entspringt, wie, weiß ich nicht, auf irgendeinem Berg eine Marienerscheinung zu sehen. Die hatten auch, also so, man kann, wenn man, also es gibt so ein Grundlagenbuch beispielsweise, das heißt Politische Ökonomie, ist ein Standardwerk der ersten, eigentlich der ersten 20 Jahre der SBZ bzw. DDR gewesen. Da steht zwar schon drin, dass ein Gewinn erwirtschaftet werden soll, aber das darf man nicht verwechseln mit dem, was die am Ende der DDR versucht haben, nämlich tatsächlich einen Gewinn im kapitalistischen, im Wertsinne zu errechnen. Sondern da ging es eigentlich, meine ich, wenn man sich das Buch genau anguckt, das war eine Übersetzung aus dem Russischen, also wirklich Dogma sozusagen, da ging es wirklich darum, ich sag mal, einen Überschuss zu erwirtschaften. So, die haben damit gute Erfolge erzielt, erstmal. Ich wollte mir die Daten rausschreiben, ich habe es einfach vergessen, aber ist vielleicht auch nicht so wichtig. Ich meine, Anfang der 50er oder frühe Mitte der 50er haben die, was die nackten Produktionszahlen anging, das Vorkriegsniveau auf dem Territorium der dann schon gegründeten DDR übertroffen. Das heißt, mit dieser mehr oder weniger zumindest stofflichen Planung, es gab ja Geld, also Mark der DDR und so weiter, aber das, wie soll ich sagen, da würde ich sagen, es war zu der Zeit im Wesentlichen ein Gutscheinsystem, würde ich sagen. Also man darf das ja nur, weil die aus verschiedenen politischen Gründen, würde ich sagen, das auf Geldscheine gedruckt haben, jetzt nicht das so verstehen, als hätten die wirklich im strengen Sinne versucht, ein kapitalistisches Geld zu imitieren. Würde ich sagen, stimmt so in der frühen DDR nicht. Haben gute Erfolge erzielt und das hat ja auch, also Beispiel Sputnik-Schock, im Westen durchaus zu einiger Verunsicherung geführt. Also es war mal für, ich würde mal sagen, so gute 10 Jahre, sagen wir mal Ende der 40er bis Ende der 50er, überhaupt nicht klar, ob der Kapitalismus wirklich überlegen sein würde dauerhaft. Dann hat es aber Ende der 50er einen Einbruch gegeben. Und das ist eine sehr schwierige Frage, woran das lag. Also da muss ich auch gleich sagen, ich werde die nicht abschließend beantworten können, fürchte ich. Man kann das, also dass die da ein großes Problem hatten, kann man in verschiedenen Sachen zeigen. Zum Beispiel daran, dass der 5-Jahr-Plan 58, und das ist, glaube ich, soweit ich weiß, also vom letzten natürlich das einzige Mal, was passiert ist, abgebrochen werden musste, weil man keine Chance gesehen hat, ich glaube noch 1,5 Jahre oder so, das haben sie es versucht, keine Chance gesehen hat, den auch nur annähernd zu erreichen. Woran liegt das? An irgendeinem Punkt der Reproduktion, und zwar gerade da, wo sie versucht haben, neue Produkte, deshalb auch am Anfang die Einleitung, dass eben die erweiterte Reproduktion, die qualitativ erweiterte, so kompliziert ist, haben sie Probleme gekriegt, tatsächlich eine Einheit des Reproduktionsprozesses sicherzustellen. Das heißt, wirklich sicherzustellen, dass für jede neue Produktionsweise ausreichend Rohmaterialien da sind, ausreichend Abnehmer da sind oder auch genügend neue Produkte. Also wenn ich Produkte sage, meine ich also Produktionsmittel mit, also Maschinen, Maschinenteile, diesen ganzen Kram. Es hat in der Produktion enorme Schwierigkeiten gegeben. Es gab dann auch politisch entsprechende Auseinandersetzungen im Führungskader der SED. Und die Frage war, was macht man dagegen? Auch an der Stelle sind sie noch nicht auf die Idee gekommen, wie sie es dann wenige Jahre später versucht haben, sondern haben erstmal versucht, das durch eine noch stärkere Zentralisierung der Planung auszugleichen. Auch das hat nicht geklappt. Und auch da, warum nicht? Es ist nicht einfach zu sagen. Vielleicht zu der Frage, wie wurde überhaupt geplant in der DDR? Bei der Planung ist eine der wichtigsten Fragen, wo ist eigentlich die Planungskompetenz? Also damit meine ich zum einen die Entscheidungskompetenz, zum anderen aber auch das Wissen, was möglich ist. Wenn man sich das vorstellt, ist sofort klar, das Wissen, was möglich ist, kann nur in der Produktion sein. Was immer das dann genau heißt. Volkseigener Betrieb, Kombinat, was auch immer. Denn wirklich zu beurteilen, können die mehr oder können die nicht mehr, wo ist es möglich, sozusagen Ressourcen freizusetzen, mit denen dann eben Neues probiert werden kann, ist für jemanden, der sehr weit weg ist von der Produktion, äußerst schwierig. Andererseits, ich habe ja gesagt, das Problem ist ja gerade die vielen Einzelpläne, anders als beim Kapitalismus, in eine Einheit zu bringen. Andererseits muss die Entscheidungskompetenz ja irgendwo zentralisiert sein. Denn schon das Vorhaben eines Betriebes, eine neue Maschine auf den Weg zu bringen, hat ja von der Arbeitskraftplanung über die Rohstoffplanung bis hin zur Absatzplanung, also Absatz jetzt nicht im Marktsinne gemeint, sondern die Frage ist schlicht, wer kann das Ding überhaupt gebrauchen, notwendigen Bezug zur gesamten Ökonomie. Diesen Bezug kann jemand im Einzelbetrieb aber nicht herstellen. Der hat ja die Informationen gar nicht. Also brauche ich irgendwie eine Kommunikation zwischen gesamtstaatlicher Lenkung und Einzelkompetenz im Betrieb. Wie das nun, also wenn man dann über Kommunismus redet, wie es dann aussieht, wie viel Kompetenz da die Einzelbetriebe haben dürfen, inwiefern man das in einem demokratischen Prozess regelt, so ist jetzt erstmal egal, darum geht es mir nicht, sondern nur um das Grundproblem, das gelöst werden muss bei so einer gesamtgesellschaftlichen Planung. In der späten DDR war es immer noch so, dass, ich müsste jetzt nachgucken, aber ich meine, an zentralen Plangrößen, die wirklich zentral im zentralen Plan aufgeführt waren, 600 Produkte oder sowas bis ins letzte Detail aufgeführt waren. Also bis ins letzte Detail heißt mit allen ihren Voraussetzungen, also sogenannte Verflechtungsbilanzen waren das. 600. Es gab aber eine, wie soll ich sagen, mindestens hohe fünfstellige Zahl von Gütern. Das heißt also, die Plankompetenz, also die Frage, für welche Waren kann ich diese Verflechtung eigentlich angeben und für welche nicht, war bei weitem nicht so hoch, wie man sich das vielleicht vorstellt. Und ein ganz ähnliches Problem hatten die Ende der 50er, als sie eben das Problem hatten, dass da irgendetwas nicht mehr funktionierte, dass sie zwar neue Produkte planten, dann aber merkten, die Rohstoffe kommen nicht, die eigentlich kommen sollten. Oder sie eine Erhöhung des Ausstoßes geplant haben und dann gemerkt haben, die Dinger braucht aber keiner. Also solche Probleme waren das. Oder braucht keiner in der erhöhten Quantität. Das Erste, was sie gemacht haben, ist zu versuchen, die Planungseinheiten zu vergrößern. Das heißt, aus dieser Zeit resultiert sozusagen der Kombinatsgedanke. Da versucht man sozusagen diesem Grundproblem, zentrale Planung, lokale, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, Kompetenz, ein Schnippchen zu schlagen, indem man einfach das Lokale so groß fasst, dass man schon fast auf der Gesamtebene ist. Also die Kombinate waren ja zum Teil sehr groß und umfassten zum Teil eine riesig große Anzahl von Betrieben, die unter Umständen einen Großteil der Vorprodukte, die sie brauchten, selbst hergestellt haben. Das heißt, auf die Art und Weise spart man sich sozusagen Kommunikationswege bzw. spart man sich Koordinationsbedarf. Es hat sich dann aber Anfang der 60er gezeigt, dass auch das nicht dazu führt, die Probleme in der Produktion zu beheben. Ich weiß nicht, ob ich jetzt sehr, wie soll ich sagen, weicheiig erscheine, dass ich immer so sage, ich kann es auch nicht letztlich beantworten. Das würde sehr viel Detailforschung bedeuten, die ich nicht betrieben habe. Also man müsste da, wenn man das wirklich wissen wollte, wahrscheinlich wirklich auch in die Kommunikation in der Wirtschaft, in der Zeit, das ist ja verdammt lange her, das heißt, man kann da auch kaum noch jemanden fragen. Also die Leute, die jetzt wirklich Ende der 50er aktiv geplant haben, die sind ja nun schon längere Zeit tot. Ich glaube, dass das Hauptproblem wirklich war, dass der Realsozialismus einen Interessensgegensatz zwischen den vor Ort Planenden und der Gesamtebene hergestellt hat. Vielleicht gab es den auch vorher schon, deshalb auch meine Bemerkung vorher, dass die ja viele Leute aus der vorsozialistischen Gesellschaft übernehmen mussten. Ich habe gesagt, man kann die bedrohen, man kann sie überzeugen und man kann sie bestechen. Das Überzeugen lassen wir mal beiseite. Mit dem Bestechen ist es ja auch so eine Sache, ob es jetzt um Geld geht oder um Orden, ist dafür erstmal egal. Ich muss ja den Erfolg der Leute messen. Also mit Leuten meine ich jetzt nicht den Arbeiter am Band, das geht noch halbwegs, sondern so einen Betriebs- oder Kombinatsleiter. Wie mache ich denn das überhaupt? Und da will ich raus auf ein Problem, das ich habe, wenn ich mit Nicht-Kommunisten Kommunismus machen will. Und das, würde ich sagen, war doch in den späten 50ern, frühen 60ern noch in einer ganzen Reihe von Betrieben der Fall. Also inwiefern dann die Ingenieure später im falschen Sinne Kommunisten waren, ist nochmal eine ganz andere Frage. Aber am Anfang hatten die eben noch viel direkter das Problem, dass sie nicht wussten, ob es nicht vielleicht politische Gegner sind. Ich gehe da zum Beispiel davon aus, wenn es ein neues Produkt gibt, dass das besser ist als das alte. Sonst würde man es ja nicht machen. Aber kann ich davon ausgehen, wenn ich beobachten muss, dass die Leute vor Ort unter Umständen gar nicht das Wohl der Sozialistischen Republik im Blick haben? Es könnte ja auch sein, dass dieses neue Produkt in Wirklichkeit gar nicht besser ist und der Mehrverbrauch an Material, der dafür veranschlagt wird, sozusagen genutzt wird, um den Plan leichter erfüllen zu können und in Wirklichkeit gar nicht anfällt. Ja? Kannst du vielleicht nochmal kurz sagen, das habe ich jetzt nicht so rausgehört, was sind denn die materiellen Probleme gewesen, die sich jetzt in dieser Phase in den 50er Jahren gestellt haben? Also gab es wenig Produkte oder die falschen Produkte hergestellt oder gab es wenig Produktionsmittel oder sowas? Sowohl als auch. Das Problem war, dass die jedes Jahr einen bestimmten Zuwachs an Ausstoß geplant haben. Und irgendwann tauchte der Fall auf, dass dieser Zuwachs nicht mehr erreicht wurde. Dann haben sie geguckt, wie kommt denn das? Und haben gemerkt, es gibt insbesondere Probleme beim Güteraustausch zwischen den Produktionssphären, oder man würde heute sagen zwischen den Branchen. Und da hat man natürlich ein Henne-Ei-Problem. Also die Frage ist, man kann beispielsweise in der Montanindustrie, im Bergbau kann man sagen, also Klammer auf, es lag auf alle Fälle nicht daran, dass jetzt irgendwie die Minen erschöpft gewesen wären, also es ist keine natürliche Geschichte, sondern Transportmittel standen nicht in dem geplanten Umfang bereit, die Transportmittelindustrie hat gesagt, uns fehlen die Vorprodukte, die Vorproduktindustrie hat gesagt, uns fehlen aber Rohstoffe, Stahl herzustellen, um Eisenbahnräder zu fertigen. Probleme in der Planungskette sozusagen. Genau. Und dann war die Frage, und so bin ich dann zu den einzelnen Betrieben oder Kombinaten gekommen, wie kommt das? Und man hat erstmal versucht, das durch ein Mehr an Planung auszugleichen. Deshalb die größeren Einheiten. Setzt das wirklich voraus, dieses Mehr an Planung, dass die da vor Ort sind, deshalb habe ich eben die Kompetenz vor Ort so betont, auch wirklich den Erfolg des Plans wollen und nichts anderes. In der späten DDR muss man sagen, den konnte eigentlich kaum noch einer wollen, weil der so aberwitzig war, also das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber Das Problem ist, ich kann durch eine zentrale Planung eine wirkliche Kontrolle von Leuten im Betrieb, die nicht wollen, nicht sicherstellen. Es geht nicht. Weil man bei der Qualität mogeln kann, man kann letztlich zentral nicht feststellen, wie viel Rohstoffe man wirklich braucht, um eine bestimmte Warenmenge herzustellen. Das geht eigentlich nicht. Eine andere Frage ist, muss es eigentlich diesen Gegensatz geben? Also man geht ja eigentlich davon aus, wenn Planwirtschaft eine vernünftige Sache ist, darf es diesen Gegensatz eigentlich nicht geben. Und ich würde sagen, also da müsste man dann, das ist ein bisschen anderes Thema, sich auch die Herrschaftsform angucken. Ein guter Teil dieser Gegensätze haben sie auch selbst produziert. Also wenn man natürlich Entscheidungen trifft, die augenscheinlich hanebüchen sind, auf welcher Ebene auch immer, führt es natürlich auch dazu, dass sozusagen von den drei Möglichkeiten die Überzeugungsseite immer weniger in Frage kommt. Das ist eine andere Geschichte. Aber von den historischen Ausgangsbedingungen mal her gesehen, standen sie vor dem Problem und haben es durch mehr Planung nicht hingekriegt. So, und dann kam Ulbricht, sage ich jetzt mal etwas verkürzt, 1963 auf eine ganz andere Idee, nämlich auf das sogenannte neue ökonomische System. Das klingt so ein bisschen wie die neue ökonomische Politik in der Sowjetunion, sollte es wahrscheinlich auch, nämlich der Versuch, die Produktion über sogenannte ökonomische Hebel zu stimulieren. Und da, das nur als Einleitung, weil ich jetzt so viel zu dem Problem vorher gesagt habe, als Einleitung, das war wirklich ein Schmarrn. Also, oder hat sozusagen die Probleme noch weiter verschärft. Was soll das sein? Jetzt stelle ich mir erstmal eine Zigarette an. Hast du eine Kippe für mich? Meine liegen nämlich im Auto. Ich kann mir auch eine drehen. Ja. Super. Zweite. Eine Zwischenfrage. Ja, gerne. Was auch diese Mitbestimmungsmöglichkeiten der Leute, die im Betrieb arbeiten, der Arbeit selber, auch mal stärker eingeschränkt wird, das halt auch dieses Großteil. Ich bin Teil dieser Produktion und mir gehört das auch mit und kann mitbestimmen, was da passiert, was immer mehr eingeschränkt wird, dass halt die Leute eher entfernt wurden von dem, was sie da machen. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich ein historischer Prozess ist. Mir ist auch aufgefallen, ich habe jetzt gestern zufällig einen Dokumentarfilm gesehen, wo es um die Geschichte der Uckermark ging, wo auch Leute interviewt wurden, so gesagt haben, naja, Anfang der 50er war alles noch super. Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Das ist schwer nachts, also was so die gerade die Situation in den Betrieben angeht, das entzieht sich aber zum Teil auch einfach meiner Kenntnis, denn da wurde wirklich sehr zentral geplant und sehr administrativ. Also vielleicht ist sozusagen die Rückschau auch deshalb so ein bisschen glorifiziert. Erstens, weil es lange her ist und weil die Leute den Zweiten Weltkrieg hinter sich hatten und ihnen vielleicht nicht aufgefallen ist, dass mit Mitbestimmung jetzt im allerweitesten Sinne, müssen wir noch gucken, was damit gemeint ist, da auch nicht viel her war. Aber, Planung später, das ist jetzt historisch ein bisschen Sprung, aber lief so ab, dass es durchaus eine Diskussion gab zwischen der zentralen Planungsbehörde, SPK, Staatliche Plankommission, und beispielsweise den Kombinatsleitungen. Und die mussten das wieder mit ihren Betriebsleitungen diskutieren. Und das ist jetzt nicht so, das kann man sich nicht so vorstellen, dass da, Günther Mittag sagte, so läuft das, und dann wurde das einfach nur umgesetzt. Und zwar nicht aus Menschenfreundlichkeit, von daher ist Mitbestimmung weiß ich nicht, aber der war ja auf die Kompetenz der Leute vor Ort angewiesen, deshalb habe ich das eben auch so stark gemacht. Das heißt, zumindest im Grundsatz her mussten sie sich ja schon darum kümmern, was erfordert einfach technisch die Produktion vor Ort. Und nach allem, was ich gehört habe und gelesen habe, waren die Diskussionen durchaus hart. Also da konnte ein Kombinatsleiter schon sagen, hört mal zu, so läuft das nicht, das kriegen wir nie und nimmer hin. Ob das dann wirklich eine Mitbestimmung ist, also da muss man fragen, was wird mitbestimmt? Und das ist ein Unterschied, ob ich sage, ich kann entscheiden, ob ich die Schraube links rumdrehe oder rechts rumdrehe. Oder ob man sagt, es wird darüber mitbestimmt, ob zum Beispiel mehr produziert werden soll oder weniger gearbeitet. Also das habe ich jetzt mal auch unter Mitbestimmung im allerweitesten Sinne mitgefasst. Und da kann man sagen, also so eine Mitbestimmung dieser letzteren Art fand auf alle Fälle nie statt. Die neue ökonomische Politik war eben schon in der Sowjetunion ein Versuch, sogenannte ökonomische Hebel einzusetzen. Also jetzt rede ich doch immer weiter, also wenn jemand von euch dringend eine Pause braucht, muss das einfach nur sagen. Dann weiß ich zwar nicht, ob ich eine mache, aber... nein, schön, ist ja Quatsch. Was ist so ein ökonomischer Hebel? Das ist ein blöder Ausdruck insofern, als er auch wieder sowas Mechanisches vorgaukelt. Und gerade Ulbricht, als er sich das ausgedacht hat, oder naja, natürlich nicht alleine, hat auch so ganz viele Begriffe aus der Kybernetik, also sozusagen aus der, naja, eher aus dem technischen kommenden Lehre gezogen, wie verschiedene Module ineinander greifen. Letztlich ist die Anwendung ökonomischer Hebel der Versuch, ein Eigeninteresse der Leute nützlich zu machen für das Gesamte. Das heißt, wegzugehen von der Kontrolle, immer unterstellt, es gibt einen Interessensgegensatz. Das ist schon, wie gesagt, eine spannende Frage, wieso es den eigentlich geben muss. Und dahin zu gehen, und zwar auch wieder nicht aus Menschenfreundlichkeit, sondern aus der Erkenntnis, die Kontrolle allein reicht nicht, weil wir kriegen es nicht hin. Also wir können den Leuten im Betrieb nicht nachweisen, dass sie Rohstoffe vergeuden, dass sie Arbeitskräfte vergeuden, dass ihre Produkte immer schlechter werden. So. Sondern man sagt, man versucht über ein Set von Kennziffern und Handlungsmöglichkeiten der Leute vor Ort ein ökonomisches Interesse einzurichten, das sie von alleine dazu bringt, im Sinne des Plans zu handeln. Das ist der Kerngedanke dieses neuen ökonomischen Systems und in etwas anderer Art und Weise auch der neuen ökonomischen Politik gewesen. Das Problem dabei ist, und es gibt zwei Probleme. Das erste ist recht nah an dem, was ich eben schon gesagt habe. Der Interessensgegensatz zwischen Einzelnen und Gesamtheit wird dabei auf einer bestimmten Art und Weise zementiert. Den gibt es natürlich im Kapitalismus auch, diesen Gegensatz. Also beispielsweise, wenn jemand jetzt Keynesianer ist, also denkt, Krisen kann man dadurch vermeiden, dass man den Arbeitern was schenkt, dann sagt er ja, naja, es ist doch im Interesse des Kapitals, wenn Leute die Sachen kaufen, die hergestellt werden. So, und ist offensichtlich aber klar, dass natürlich im Interesse des Einzelkapitalisten ist, wenn alle anderen seinen Kunden viel Geld bezahlen, er selbst seinen Arbeitern aber möglichst gar nichts. Und insofern setzt sich, also abgesehen davon, dass es gesamtökonomisch auch so einfach nicht hinhaut, aber setzt sich sowas nicht durch. Genauso hat sozusagen die Kapitalistenklasse ein Interesse daran, dass es Wasser gibt, das Arbeiter trinken können und das man in der Produktion gebrauchen kann. Trotzdem hat ein Einzelkapitalist durchaus ein ökonomisches Interesse, genau dieses Wasser zu vergiften. Man kann nur hoffen, dass er der Einzige ist, der es macht. Also ich wollte nur sagen, also so ein Interessensgegensatz zwischen Einzelnen und Gesamten gibt es ja im Kapitalismus auch und je nachdem, da wird es entweder durch den Markt geregelt oder an einigen Stellen auch durchaus durch den Staat. Nur diesen Markt, der da einiges regelt, den gab es ja gerade im Sozialismus nicht. Wie sahen nun diese ökonomischen Hebel aus? Es wurde, also ganz vermehrt in der späten Ulbricht, oder ist es eigentlich späte Ulbrichtzeit, ja doch, die letzten 7 Jahre, in der späten Ulbrichtzeit versucht, jede einzelne ökonomische Einheit, also tatsächlich möglichst jeden Betrieb, nicht nur jedes Kombinat, darauf zu verpflichten, Gewinn zu machen. Was ist Gewinn? Gewinn ist nicht Überschuss. Überschuss heißt, Naja, Überschuss ist auch schon eine schwierige Geschichte. Den kann ich nämlich eigentlich auch nur gesamtgesellschaftlich feststellen. Also wenn ich für einen Einzelbetrieb ist es schwierig, ne? Der verbraucht Erdöl und stellt Gummibärchen her. So, wenn er jetzt 50 Tonnen Gummibärchen hergestellt hat und 3 Tonnen Erdöl verbraucht, hat er einen Überschuss gemacht oder nicht? Schwierig, ne? Im Kapitalismus klappt das dadurch, dass es Geld gibt. Das heißt, da wird angeguckt, für wie viel Geld kaufe ich Produktionsmittel und Arbeiter ein und für wie viel kann ich das Produkt wieder verkaufen. Also, wenn man Gewinn tatsächlich als Maßstab ansetzen will, braucht man auch in der Planwirtschaft einen allgemein abstrakten Maßstab, nämlich Geld. Und das haben sie dann ja auch gemacht. Nochmal kurz zu dem Überschussgedanken. Also ich hatte mich damit auch kurzfristig beschäftigt. Und es gibt ja schon so die Annahme, dass Überschuss immer das ist, was bei der Produktion darüber hinausgeht, was Arbeiter zu ihrer Subsistenz brauchen. Also was sie um sich selber zu reproduzieren benötigen. Und wenn man das runterrechnet auf den einzelnen Arbeiter, dann ließ sich das schon in einem gewissen Maß festgeben oder nicht. Aber nicht, wenn ich mir nur einen Betrieb angucke, denn wenn der zum Beispiel Zahnräder herstellt, das essen Arbeiter nicht, kann ich da eben schlecht sagen, und der stellt wahrscheinlich auch mehr Zahnräder her, als er selbst verbraucht, sonst ist das wirklich scheiße, als wenn es ein Zahnradfabrik ist. Das heißt, dass der, nur weil er mehr Zahnräder herstellt, als er selbst verbraucht, ist auch noch nicht sicher, dass es ein Überschuss ist. Du hast schon recht. Also, man kann nur gesamtwirtschaftlich wahrscheinlich. Wenn man kein Geld hat, genau. Also haben sie versucht, Geld zu machen. Und ich kann gleich vorweg sagen, das hat nicht geklappt. Also auch das ist eine durchaus schwierige Frage, bei der ich nicht weiß, ob wir die heute, also wenn es da Fragen gibt, ausreichend diskutieren können, weil es eben sehr viel Geldtheorie auch bei Marx voraussetzt, was Geld eigentlich ist. Aber vielleicht kann man es leichter fassen über den Preis. Es ist ja so, wenn ich bei einem kapitalistischen Betrieb mich frage, hat der einen Überschuss gemacht oder nicht, finde ich ja Preise vor. Also, ich habe bestimmte Preise und man geht mal, also die bürgerliche Volkswirtschaftslehre macht das immer so, die geht vom absoluten Markt aus, können wir jetzt auch mal mitmachen. Und sagen, wir tun mal so, als würde jeder Kapitalist das günstigste Angebot kennen und es würde sich sofort Durchschnittspreis herstellen. Alles andere interessiert jetzt erstmal nicht. Dann kauft er das ein und hat vorher schon, das ist eben die kapitalistische Planung, sich überlegt, was für wie viel Geld kann es verkaufen. Und das muss er am Markt realisieren. Wenn er es realisiert hat, hat er das Geld auch tatsächlich. Soweit, so schlicht. Und dann kann er gucken, hat er einen Überschuss gemacht oder nicht. Die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung, die es in kapitalistischen Ländern gibt, summiert das Ganze nur. Mit zum Teil, also stofflich abstrusen Ergebnissen, weil das ja eben zum Beispiel heißt, wenn es jetzt eine große Naturkatastrophe gibt, reihenweise stofflicher Reichtum vernichtet wird und hinterher kapitalistische Firmen profitabel den Kram wieder aufbauen, dann hat es einen enormen Bruttosozialproduktzuwachs gegeben. Obwohl unter Umständen stofflich weniger da steht, als vorher vorhanden war. Jedenfalls dann, wenn das sozusagen keine Kapitalgüter waren, die dann abgeschrieben werden. Das wird natürlich gegengerechnet. Das heißt, das interessiert einfach nicht, sondern es interessiert schlicht, wie viel Geld wird da eingenommen. Oder nicht eingenommen, sondern wie viel bleibt sozusagen nach Abzug der Kosten übrig. Wenn man sich das Ganze jetzt versucht, in der Planwirtschaft vorzustellen, dann fehlt ja etwas ganz Entscheidendes, nämlich der Markt, der entscheidet, ob ein Preis eigentlich real ist oder nicht. Denn das Einzige, was die machen konnten, war ja, die Preise auch zu planen. Und das haben sie auch. War das eine Frage oder hast du... Das heißt, die haben sozusagen die Planung verdoppelt in eine stoffliche Planung und in eine geldliche Planung. Und haben gesagt, wir versehen jedes Produkt, das es auf unserem Territorium überhaupt gibt, mit einem Preisausdruck und lassen die Kombinate hauptsächlich, aber eigentlich bis auf die Betriebsebene runter, die eine Kalkulation anstellen und verdonnern die dazu, einen Gewinn zu machen. Und wenn die es schaffen, kriegen die eine Prämie. Das wurde in der späten DDR so weit getrieben, und da wird es dann wirklich absurd. Ich muss ein bisschen aufs Tempo drücken, glaube ich. Dass die gesagt haben, Betriebe, die es nicht schaffen, die also auf diese Art und Weise keinen Gewinn produzieren, die werden bestraft. Und wodurch werden die bestraft? Ja, denen werden weniger Mittel zur Verfügung gestellt. Jetzt muss man sich mal vorstellen, was ist der Zweck eigentlich einer Planwirtschaft? Naja, Leute mit Sachen zu versorgen, sage ich jetzt mal so, sollte ja eigentlich so sein. Und jetzt schafft ein Betrieb das aus irgendwelchen Gründen nicht. Und was mache ich als Resultat? Ich stelle dem weniger Mittel zur Verfügung. Was wird wohl die Folge sein? Naja, also man kann vielleicht der Auffassung sein, ja klar, die werden mehr in die Hände spucken und dann läuft das Ganze schon besser. Nur ist ja dummerweise es so, dass man ja gerade den, wie soll ich sagen, existenzvernichtenden Wettbewerb ja ausschalten wollte. Also man wollte ja nicht sagen, naja, ich habe, was weiß ich was, ein Sägewerk in, weiß nicht was, Wismar. Und wenn die aber so viel Schmieröl verbrauchen, dass der Holzverkauf das Ganze nicht wieder reinbringt, naja gut, dann kriegen die erstmal weniger Kredite für neue Maschinen und dann sollen sie mal sehen, wie sie zu Rande kommen. Und wenn sie es dann immer noch nicht schaffen, machen wir den Betrieb dicht. Dann macht das halt die Konkurrenz stattdessen. Ja, aber die Konkurrenz soll es ja gar nicht geben, es wurde ja vorher gerade geplant. Das heißt, der Betrieb war ja gerade nötig. Das heißt, man hat da notwendigerweise einen Widerspruch in diesem ökonomischen Interesse. Und insofern, also deshalb, ich will jetzt Held und Ebel, also von der MG, die von denen das Zitat mit dem verrückt stammt, ich muss sie auch ein bisschen in Schutz nehmen. Also an der Stelle wird es dann wirklich absurd, oder also sozusagen das Resultat macht dann deutlich, dass es am Anfang auch schon ein Fehler war. Nur an einer Stelle klappt sozusagen der ökonomische Hebel tatsächlich, nämlich an der Stelle, wo sozusagen das Interesse an Betrug geschaffen wird. Also ich kann zwar einerseits nicht sagen, unrentable Produktionsstätten, das ist ja eine gute Sache, also ich meine, das nützt ja keinem was, unrentable Produktionsstätten mache ich zu, schicke die Leute auf die Straße, lass die betteln gehen, was weiß ich, dann kriegen sie richtig Angst, dann arbeiten sie richtig, das will man ja gerade nicht. Und dass man es nicht will, ist ja auch gut und vernünftig. Das heißt aber, dass natürlich auf der Ebene sozusagen der Ausleseprozess überhaupt nicht stattfinden kann. Was stattfinden kann, ist, dass beispielsweise ein Kombinatsleiter sagt, er dreht ein bisschen an der Qualität, schafft dadurch unter Umständen Überschuss, weil er weiß, die Preise sind auf ein paar Jahre geplant. Das heißt, er hat vorher mit der staatlichen Plankommission richtig gut verhandelt. Er sagt, wir machen eine Innovation, da brauche ich aber eine Ostmark mehr, eine Mark der DDR mehr als für das Vorgängerprodukt. Das kriegt er auch so durch, und also weil die es irgendwie glauben in der Plankommission, dass das Ding wirklich eine Innovation ist und auch wirklich besser. So ein Interesse stifte ich natürlich, da wirkt der ökonomische Hebel. Nur ist die Frage, nützt das der sozusagen der gesamten Volkswirtschaft, also Volkswirtschaft jetzt in Anführungszeichen genommen? Nein, natürlich nicht. Und insofern meine ich, dass diese Reform, also Honecker, der bestimmt viel Scheiß gemacht hat, hat das zum Teil wieder zurückgenommen. Die haben dann ab spät, na, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich meine ab 73, 74 im Dreh, haben die versucht, wieder mehr stoffliche Planung parallel zu machen, also ohne diese geldlichen Geschichten aufzuhören. Die sollten immer noch da sein, um Innovationen anzufachen und so weiter. Das ist eine scheiß Idee zu rauchen und zu erzählen. Aber auch da, es gab sozusagen ein rationales Motiv und im Ergebnis stellt sich raus, es war ein Fehler. Die geldliche Ebene wurde beibehalten, um tatsächlich auf der Leitungsebene da Interessen zu stiften. Gleichzeitig wurde versucht, stoffliche Verflechtungsbilanzen hinzukriegen, und also der Schürer hat mir damals erzählt, damit sind sie bis zum Ende der DDR nicht fertig geworden. Also die haben dann zum Schluss sozusagen ein Mischsystem versucht aus einer klassisch stofflichen Planung und diesem neuen ökonomischen System. Ja. Ich weiß von Erzählungen, dass es eine Phase gab, wo Rohstoffe, wo es an bestimmten Rohstoffen noch Kontingente gab. War das eine planerische Maßnahme oder ging es einfach darum, dass die Rohstoffe nicht lieferbar waren? Beides. Also es war diese geldliche Planung und Bilanzierung schloss auch ein, zunehmend auch, dass Kombinate eigenständig auf dem sozialistischen Markt aktiv werden durften. Das heißt, die konnten sich prinzipiell sozusagen zwischen den Kombinaten, es war aber ein Armutszeugnis insofern, als dass das hieß, in der zentral geplant kriegen wir es nicht hin. Also konnten die sich auch Zusatzrohstoffe besorgen, wenn sie die entsprechenden Einnahmen hatten. Das ist dann also schon eine sehr weitgehende Verabschiedung vom Plan. Aber ursprünglich war das schon so, also in den 50ern sowieso komplett, dass das fest zugewiesen wurde. Und klar, es kommt eben darauf an, von was für Rohstoffen wir reden. Also zum Beispiel Erdöl hatten die zumindest zeitweise ein großes Problem, was nicht unbedingt daran lag, dass es zu wenig Erdöl gab. Zumindest über eine ganze Zeit hat die DDR zum Beispiel unwahrscheinlich, gerade in, ja, unter Honecker, unwahrscheinlich von der Erdölkrise profitiert, weil es im RGW festgesetzte Preise gab oder die passten sich über ein paar Jahre versetzt nur den Weltmarktpreis an. Das heißt, als der Weltmarktpreis enorm hoch ging, frühe Mitte der 70er, konnten die sozusagen aufgrund von RGW-Verträgen relativ günstig Erdöl beziehen, weiterverarbeiten und die Produkte zu Weltmarktpreisen auf dem Weltmarkt verticken, was natürlich einen Gewinn macht. Aber das ist natürlich schon eine völlig pervertierte Planung, weil letztlich man sagen muss, okay, die Sowjetunion musste die Zeche dafür bezahlen oder hat zumindest sozusagen von dem dadurch angeeigneten Reichtum nichts abgekriegt. So. Das Ganze kehrte sich dann später wieder um oder irgendwann hat dann die Sowjetunion auch gesagt, jetzt ist Schluss, aber das waren dann schon Verfallserscheinungen. Aber also da wurde dann auch Erdöl kontingentiert, weil nicht weil es das nicht gegeben hätte, sondern weil man damit andere Sachen vorhatte, nämlich Exportprodukte. Also das Erdöl zu raffinieren und dann Folgeprodukte zu exportieren. Also auch da eine Kontingentierung. Aber eine Planwirtschaft dann quasi nur ein Konkurrenzverhältnis oder gab es eine Planwirtschaft, die auch über die DDR hinausging oder in anderen Ländern? Ist ganz unterschiedlich. Da gab es auch unterschiedliche Positionen. Also sie haben bis zum Schluss keine, also das kann ich deutlich sagen, sie haben keine einheitliche stoffliche Planung hinbekommen. Nee. Die Frage ist, ob sie es versucht haben. Und da ist das ganz unterschiedlich. Also ich habe Protokolle gelesen von Politbüro-Tagungen, wo die also wirklich auch es explizit formuliert haben, dass es gab von der Sowjetunion mal so eine Initiative, man sollte ein grenzübergreifendes Technologiezentrum, ich habe den Namen jetzt vergessen, schaffen, um da Technologieaustausch hinzukriegen. Da haben Länder wie die DDR, es trifft auch für die Tschechoslowakei zum Teil zu, Angst gehabt, weil die gesagt haben, wir haben im Moment im RGW eine Monopolstellung. Wenn wir den Technologietransfer hier weiter ankurbeln, ist die Monopolstellung weg, kriegen wir dann noch günstig Rohstoffe aus der Sowjetunion. Da waren sie sich nicht so sicher. Also haben sie das eher boykottiert. Umgekehrt wurden bestimmte Technologien, die rüstungsrelevant waren, auch von der Sowjetunion wiederum nicht weitergegeben. Also das hat schon so nicht geklappt und ich weiß nicht, ich komme nun aus dem Westen, deshalb habe ich da keine persönlichen Erfahrungen, aber alles, was ich gehört habe, war ja auch im weiteren Sinne Rassismus gegenüber Russen nicht so wenig verbreitet. Und ich glaube, da haben schon, wie soll ich sagen, schon aus biografischen Gründen waren die meisten DDR-Führer durchaus der Sowjetunion freundlich gesinnt. Aber ich glaube, spätestens auf den etwas weiter unten gelegenen Leitungsebenen war das nicht mehr unbedingt so. Und ich glaube, man kann sagen, dass es nie das eindeutige, wirklich massiv oder ernsthaft vertretene Ziel gegeben hätte, eine einheitliche Planung im gesamten RGW herzustellen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich zu weit vorausgreife, wir sind uns zweimal schon vorbeigeschaut, so deswegen weil die Fragen, wir hatten ja im Prinzip jetzt mehr oder weniger geguckt, wie geplant wird, welche Fehler mehr oder weniger Planung in der Planung, wenn man das als Fehler betrachtet, sage ich mal, also weil ich später noch auf zurückkomme, im Prinzip, ja, welche Aufteilung es gab, welche Aufgaben hat und wie die verteilt waren und so. Und es ist halt so, ob der ein oder andere vielleicht ein bisschen Interesse hatte, diesen Plan zu erfüllen oder wie auch immer so. Aber sind es mehr oder weniger nicht nur Ausführungsprobleme oder im Prinzip von diesem System, weil also in meinen Augen das wirkliche Problem von sozialistischen Planwirtschaften, jetzt nicht nur DDR, natürlich auch diese Sowjetunion oder so, jetzt in der Reihenform, jetzt wenn man halt andere mal ausgleicht, wie zum Beispiel später in Jugoslawien oder so unter Tito, das ist halt einfach Beständewirtschaften waren. Von daher man das hat habe ich Beständewirtschaften, also im Prinzip werden das ja schon diese stofflichen Sachen, die sich natürlich die Güter ja irgendwie immer vergleichen muss. Also auch dafür, wenn ich meine Pläne aufstelle und wenn ich in einfach einen Reproduktionsprozess lebe, dann kann es ja im Prinzip mehr oder weniger recht einfach schon mit drei Gütern deutlich machen, die dann miteinander aufnehmen, brauche ich ja immer nur mehr im Prinzip. Ne? Also ich muss die ja irgendwie vergleichen. Halt. Und wenn ich dann jedes Gut mit einem anderen abbiege, das hat man ja letztendlich auch in der DDR gemacht oder auch in der Sowjetunion, man ja also die fittesten Mathematiker und Ökonomen damit beschäftigt hat, irgendwann herauszufinden, im Prinzip, welchen Wert welche Güter gegeneinander haben. Da sind ja auch früher endlose Matrizen entstanden, wo man dann die ganzen Güter, wo man die es dann versucht hat, auszustellen. Aber es ist doch halt einfach generell das Problem, dass ich halt ähnlich wie in der Geldwirtschaft, habe ich natürlich halt die Geldeinheit als numerär und damit als Vergleichsmittel so, dass ich an der Beständewirtschaft halt immer wie gesagt unter ein Gut nehmen muss, beziehungsweise mal die zwei gegeneinander aufwiegen muss. Und letztendlich komme ich da aber darauf, dass wenn ich dann, wie gesagt, schon beim Drei-Güter-Vergleich, letztendlich, wenn ich die drei Güter zum Schluss betrachte, unterschiedliche Werte einfach daraus bekomme, dadurch letztendlich wieder einfach fehlerhafte Pläne entstehen müssen. Von dem her jetzt eigentlich egal, wer welche Kompetenzen hat, wie jetzt das in der Einzelplanung aussieht, das ist natürlich schwierig, die ganzen Einzelplanungen, denn in der Gesamtplanung zentral zu verwalten, ist natürlich schwer, ist natürlich klar so, aber ist das nicht das grundlegende ökonomische Problem halt, dass man halt Güter einfach nicht vergleichen kann und unten Maß befinden muss. Ja, jetzt muss ich mir kurz überlegen, stell ich das noch kurz zurück? Nee, muss eigentlich nicht. Das sind zwei Fragen, also zwei Fragen, hat man das Problem und wie haben die das gelöst? Denn, also vielleicht, ich stelle es noch zwei Minuten zurück und dann will ich vielleicht auch dann langsam schon zum Fazit kommen, weil wir sonst mit der Zeit nicht hinkommen. Es gab einen Maßstab, so das mal kurz vorweg. Und der Maßstab, den gab es durch den Außenhandel. Und der hat in der Planung der, insbesondere DDR, weil die sehr außenhandelsorientiert war, also auch im Vergleich zu anderen RGW-Staaten, aber insgesamt im Realsozialismus eine enorme Rolle gespielt. Da habe ich natürlich ein Maß. Und das habe ich also rausgeschrieben, finde jetzt den Zettel nicht. Ganz grob, ich meine, dass das Verhältnis von Außenhandelsvolumen in Weltmarktpreisen und dem gesamten Bruttoinlandsprodukt, da muss man dann das immer in Anführungszeichen setzen, also es sind Angaben aus dem Statistischen Jahrbuch der DDR, dem letzten, von 89, wann das war, das wird schon so ungefähr hinkommen, die Preismaßstäbe sind natürlich nur mit spitzen Fingern anzufassen, aber mal so als Richtschnur, hat das eine Veränderung gegeben von, ich glaube, einem 30. des Gesamtprodukts, das exportiert wurde, hinzu, ich meine, einem 1/5. Also ein enormer Zuwachs des Exportsektors ins kapitalistische Ausland. Da habe ich dann natürlich ein Maß, nämlich einen Weltmarktpreis. Und auch Schürer hat mir erzählt, doch klar, die haben dann zurückgerechnet. Also die haben dann sozusagen, also ich habe, deshalb habe ich eben geblättert, also weil es... Das ist aber wieder ein System, also wenn ich jetzt wieder diesen Weltmarktpreis nehme im Prinzip, dann habe ich ja natürlich mehr oder weniger den Preis, dass ich natürlich auch die Produktion in den kapitalistischen Ländern zusammensetzt, bin ich ja letztendlich genau in diesem Problem drin, dass ich Preis nehme, der letztendlich auf der einen Seite dadurch zustande kommt, dass die halbe Welt im Prinzip Kosten minimiert oder wie auch immer, oder Gewinn maximiert, produziert und dadurch natürlich ganz anderen Maßstab habe, natürlich als in meiner sozialistischen Planwirtschaft, wo ich natürlich je nachdem ist natürlich die Frage, was will diese Planwirtschaft, haben wir da vorhin schon angesprochen und so, aber davon mische ich ja im Prinzip das und dann kann ich doch das, was ich jetzt, wenn ich jetzt mal nur diese Planwirtschaft nehme, kommt da dann auch noch ein Fehler rein. Also auch wenn ich diese Preise nehme, weil ich produziere natürlich zu ganz anderen Umständen, als das in der kapitalistischen. Also erstens, es gibt den Widerspruch, ja, und vor allen Dingen, also ich glaube, man hat keinen anderen Maßstab. Das ist das Problem. Also ich weiß nicht, ob das unbedingt ein Problem ist, aber zumindest im Realsozialismus war es ein Problem. Man hat vor allen Dingen einen anderen Zweck am Staat. Denn wenn man konkurrenzfähig für den Weltmarkt produzieren will, dann heißt das, man muss Kosten minimieren. Und Kosten minimieren heißt dann zum Beispiel, man muss die Leute für weniger Konsum mehr arbeiten lassen. So. Da würde ich sagen, ist dann aber, wenn man das schon mal eingestanden hat und sagt, ja, das ist unser Mittel, um hier produktiv zu sein, dann hat man sozusagen schon einen Fehler drin, und zwar egal, ob man das mit Geld versucht oder ob man es mit stofflicher Planung versucht. Also man kann natürlich auch sagen, wir wollen so viel wie möglich Braunkohle exportieren, machen gar kein Geld und lassen die Leute knechten, bis sie verrecken. Also würde ich sagen, das liegt noch nicht mal nur am Maßstab, sondern da ist die Frage, akzeptiere ich den Zweck, den der Weltmarkt mir vorgibt, oder tue ich das nicht? Warum gibt es kein anderes Maß? Also diese Begriffe Preis, insbesondere Geld, kommen ja aus der bürgerlichen Ökonomie. Wenn man Wert noch hinzunimmt, kommen die letztlich von Marx, zumindest was ihre entwickelte Gestalt angeht. Ich habe, weil ich es mir nicht merken kann, Wertgesetz ist aus dem Wörterbuch der Ökonomie, also aus dem DDR-Buch, was ist das Wertgesetz? Das ist ein Zitat, ökonomisches Gesetz der Warenproduktion, demzufolge sich die Waren im Durchschnitt entsprechend der zu ihrer Reproduktion gesellschaftlich notwendigen Arbeit, also zu ihrem Wert, austauschen. Das Wertgesetz wirkt über die Wertkategorien wie Preis, Kosten, Gewinn und so weiter. Soweit noch halbwegs richtig. Naja, gut, wenn man Durchschnitt wirklich alle Waren nimmt. Aber jetzt kommt es, es wird bei der Leitung, Planung, wirtschaftlichen Rechnungsführung sowie bei der materiellen Interessiertheit ausgenutzt, um den Produktionsprozess effektiver zu gestalten. Also Wertgesetz anwenden. So, nun ist es aber ja so, dass die gesellschaftlich abstrakt notwendige Arbeit, also jetzt mal ganz kurz, ich mache es auch nicht lang, aber nur so, ich weiß nicht, wie weit ihr im Kapital, also jetzt im Buch, zu Hause seid, ist ein Problem, ich will das jetzt nicht voraussetzen, aber da ist es so, dass Wert bestimmt ist durch die aufzuwendende gesellschaftlich abstrakt notwendige Arbeit. Und die ist unterschieden von dem, was die Leute konkret machen. Also wenn ich hier konkret eine Stunde arbeite in der Fabrik, kann ich überhaupt nicht sagen, dass das eine Stunde, das ist ja keine abstrakte Arbeit, sondern ich leiste konkrete Arbeit. Ob die gesellschaftlich notwendig ist, entscheidet sich durch den Markt. Wenn es den Markt nicht gibt, weiß ich nicht, ob die gesellschaftlich notwendig ist, dann kann ich nur sagen, sie ist vielleicht technisch notwendig. Aber ich habe da das Problem von einfacher und komplizierter Arbeit, also ist denn überhaupt eine Arbeit, die ein Ingenieur im Kombinat leistet und die Arbeit, die Putzfrau im Kombinat leistet, ist das eigentlich die gleiche Arbeit? Zählt die gleich viel? Zählt die nicht viel? Ich kann natürlich sagen, ich will, dass die gleich viel zählt. Das ist ein hehres politisches Ziel. Warum soll der Kombinatsleiter eigentlich mehr verdienen als die Putzfrau? Das ist gar kein Grund. Aber das ist ein politisches Ziel. Es ist ökonomisch, also zumindest was ganz anderes als das, was im Kapitalismus praktiziert wird. Und wenn ich dann auch noch sage, das, was die Betriebe herstellen, muss von anderen Betrieben abgenommen werden, in einer bestimmten Quantität, ja gut, dann ist natürlich die Notwendigkeit sowieso weg. Die ist dann ja identisch mit einfach einem administrativen Vorgang. Das heißt, da kann ich dann sagen, wäre da mehr gearbeitet worden oder weniger, hätten die anders ausgetauscht oder nicht, wenn die Plankommission das vorgibt und das muss so umgesetzt werden, solange bis es halt nicht mehr klappt, dann ist das immer notwendig, dann hat natürlich der Begriff der Notwendigkeit jede innere Bedeutung verloren. Also das Problem ist nicht so sehr, dass ich mich fragen kann technisch, was muss geleistet werden. Das ist noch ein großes Problem, aber erstmal, das ist tatsächlich ein technisches Problem. So ein Problem kriege ich dann, wenn ich das Ganze auf eine einheitliche, abstrakte Größe bringen will. Es gibt ja so Formulierungen bei Marx, wo er sagt, in einer Übergangsgesellschaft, also Ziel sei natürlich, jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen, aber solange das noch nicht möglich sei, da gibt es so, das denkt er nur so in so Nebensätzen mal an, dass doch vielleicht jeder nach seiner Arbeitsleistung was bekommen solle, erstmal so. Aber Wenn man in das Kapital, also ins Buch guckt, sieht man zum Beispiel, es gibt ja noch eine intensive Größe der Arbeit. Also man kann in einer Stunde mehr reinhauen oder weniger reinhauen. Ja, wie will ich denn das, bitteschön, auf der rein stofflichen Ebene zu einer Größe bringen? Das geht nicht. Das kann der Markt. Und das macht der, und das ist kein netter Akt, den der da macht, sondern da gehen viele Leute über die Klinge. Aber das kann ich nicht planerisch nachvollziehen. Also Wertgesetz anwenden ist ein völliger Schmarrn. Die Frage, also ich weiß nicht, ob das auch darauf zielte, geht jetzt ein bisschen auf Entlohnung oder solche Geschichten. Ich persönlich bin der Meinung, eine ganz andere Frage wäre, kann man den Leuten die Sachen verschaffen, die sie brauchen? Und das ist keine Frage, und dazu braucht man meiner Ansicht nach kein abstraktes Maß von Arbeit, von Geld, von Preis. Die Bewertung. Also mal vorausgesetzt, man kann feststellen, da setze ich jetzt mal voraus, wie viel Bedarf besteht. Und das ist was anderes als die kapitalistische Nachfrage, die ist immer zahlungskräftig, sondern ich meine jetzt wirklich Bedarf. Wozu muss ich das bewerten? Also ich selbst werde ja auch nur gezwungen, eine Bewertung anzustellen, also weil es hier Geld gibt und ich mich deshalb fragen muss, meine Mittel sind begrenzt, ist mir jetzt, was weiß ich, mein Bier in der Kneipe wichtiger oder meine Miete? Beziehungsweise meine Wohnung. Also wöchentlichen Bier oder meine Miete. Und da werde ich zum Resultat kommen, ich wohne lieber in der Wohnung. Heißt das jetzt, dass ich mich, also, dass ich sozusagen in einer Planwirtschaft, dass ich ein quantitatives Verhältnis zwischen Wohnungsbereitstellung und Bierbereitstellung herstellen muss? Würde ich sagen, nee. Also was man haben muss, ist sozusagen eine Aufstellung des Aufwandes und dann muss es eine Entscheidung darüber geben, also mal vorausgesetzt, der Bedarf übersteigt die zur Verfügung stehenden Mittel, da muss ich mich irgendwie entscheiden. Aber ob das und Ziel wäre dann natürlich, durch eine Produktivsteigerung diese Entscheidungssituation irgendwann überflüssig zu machen. Und dann gibt es vielleicht neue Entscheidungssituationen, weiß der Henker. Aber die muss ich nicht auf einer abstrakt-quantitativen Ebene schaffen. Also ich bin der Meinung, man braucht das unbedingt. Wie gesagt, wenn ich eine Beständewirtschaft habe, und ich habe jetzt diese drei Güter, also jetzt mal ganz einfach, und ich habe verschiedene... Welche drei Güter? Ich nehme irgendwelche beliebigen drei Güter, ja. Die dann reproduziert werden, miteinander, denn vergleichbar und die gleichen noch, dann gucke ich im Prinzip, wie viel dieses einzelne Gut gegenüber dem anderen wert ist und so weiter. Warum? Da war ich das letztendlich, ich brauche das ja zur Bewertung, zum Einsatz, was dieses Gut wert ist. Ist ja klar, dass zum Beispiel ein Schraubenzieher was anderen wert im Prinzip, wenn ich jetzt das mal so sage, als ein Trabi-Hatschock. Warum? Ich muss ja, Raum. Ja. Ja, dann. Ja, oder die Sache, also wenn ich jetzt, das interessiert mich doch überhaupt nicht. Also ich meine, wenn ich sage, also ich meine, der steckt natürlich dahinter, ich habe für einen Schraubenzieher weniger Aufwand als für einen Trabi. Also an Arbeit, an Rohstoffen und so weiter. So, wenn ich aber einen Schraubenzieher an irgendeiner Stelle dringend notwendig brauche und es ist keiner da, mich dann hinzustellen und zu sagen, na gut, aber trotzdem ist der Trabi mehr wert, das ist eine völlig überflüssige Frage. Ich stehe auf den Standpunkt, dass sich der Austausch auf jeden Fall noch wertgerecht erstellen zu wollen. Ja, ich will von dieser Familie bei einem Beispiel. Also, man hat solche Probleme am Hacken, wenn man sozusagen sich das sehr konkret vorstellt und sich überlegt, man hatte vielleicht eine Revolution, wie immer die ausgesehen haben mag. Man hat Mangel, es ist nicht genug da. Man kann den Leuten gar nicht geben, was sie brauchen. Man muss das irgendwie kontingentieren. Man sagt den Leuten, jeder von euch hat Anrecht auf 20x, mehr nicht. Und dann muss ich natürlich sagen, okay, wie viel x ist denn jetzt? Gut, klar, dann habe ich solche Probleme. Aber das ist natürlich auch, würde ich sagen, für eine Planwirtschaft auch schon eine ziemlich beschissene Voraussetzung. Also damit wird man auch irgendwie umgehen müssen, aber das ist auf alle Fälle, also wenn man jetzt vom Modell der Planwirtschaft ausgeht, nicht das, über was man redet. Aber wenn das nicht der Punkt ist, also wenn es nicht um verwalteten Mangel geht, würde ich sagen, also sehe ich sozusagen die Notwendigkeit noch nicht. Sozusagen ein Austausch, wenn man sich das Gesamte anguckt, aber das ist dann, also da ist dann Austausch auch nicht zu verwechseln mit Tausch im Kapitalismus oder so, sondern das heißt dann nur, etwas ist hinterher da, wo es vorher nicht war, mehr heißt es dann nicht, genau. Ich würde vielleicht, also wir können da ja im Anschluss vielleicht nochmal drauf kommen oder auf ähnliche Fragen. Da würde ich nämlich gerne zum Fazit kommen, das auch möglichst kurz halten. Ich weiß, es hängt eben immer davon ab, mit wem man redet, aber was ich trotzdem ganz, ganz interessant finde, ist die Frage, abgesehen von den objektiven Schwierigkeiten, vor denen die standen, wie sind sie sonst noch drauf gekommen? Ich habe ja am Anfang die Seite sehr stark gemacht, die haben mit diesen dämlichen ökonomischen Hebeln tatsächlich versucht, ein wirkliches Problem zu lösen. So, das wollte ich ja nur hochhalten. Trotzdem war es das falsche Mittel. Wie kommt man auf sowas? Und da, das liegt jetzt nicht sehr ausführlich, aber ich glaube tatsächlich, dass es zu tun hat, zumindest mit einer, zum einen mit einer sehr verkürzten Aneignung der marxistischen Tradition. Das sieht man zum Beispiel auch an solchen Zitaten, wie ich das eben hier vorgelesen habe. Das heißt, dass man tatsächlich sozusagen den kritischen Gehalt der marxischen Theorie komplett hinten runterfallen lässt und sagt, naja, wenn der Wertgesetz bestimmt, wobei ich ehrlich gesagt jetzt im Moment gar nicht sicher bin, ob es den Ausdruck Wertgesetz zumindest in einem der Hauptwerke von Marx überhaupt gibt, wäre ich mir nicht so sicher, ob das da wirklich so genannt wird, aber sei es drum. wenn Marx das, also wenn Marx einen Wert bestimmt und sagt, über Produktionspreis und so weiter wird das Ganze gesamtgesellschaftlich ausgetauscht, dann ist das natürlich kritisch gemeint. Also das bestimmt die Realität, aber ich glaube eigentlich, also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass man das Kapital so lesen kann, dass daran irgendwas gut ist. Also gesellschaftlich notwendige Arbeit zu leisten, ist kein Spaß. Das wird einfach nicht gedankt oder sowas. Schlimmer ist es nur, gesellschaftlich überflüssige Arbeit zu leisten. Dann kriegt man nämlich keinen Lohn. Oder meinetwegen als Unternehmer macht man keinen Profit. So, und löst sozusagen zumindest sukzessive sein Kapital auf. Aber das heißt natürlich umgekehrt nicht, dass diese Notwendigkeit, die in dem die in diesem Wertbegriff steckt, dass das ein Lob der gesellschaftlich notwendigen Arbeit wäre. So hat Marx das nicht gemeint, sondern es ist eine objektive Kategorie, die gewaltsam gegenüber denen, die da arbeiten, durchgesetzt wird. Und das, was wir eben angesprochen haben als Unfähigkeit der DDR-Ökonomie, ist, resultiert genau daraus, dass man diese brutale Konsequenz, ob bewusst oder nur halbbewusst, weiß ich nicht, nicht umgesetzt haben wollte. Dann eben im Zweifelsfall, also man konnte es nicht feststellen, aber dann eben im Zweifelsfall zu sagen, gut, die Arbeit wurde geleistet, die Sachen wandern auf den Müll, du machst Pleite, Privatinsolvenz, was weiß ich, arbeitslos, betteln gehen, irgendwie sowas. Das sollte es ja gerade nicht geben. Das ist aber genau der Mechanismus, der ja dann die notwendige von der nicht notwendigen Arbeit scheidet im Kapitalismus. Das heißt, also da zu sagen, das wäre nun was besonders Gutes, scheint mir eher fernliegend zu sein. Ja. Es gibt eigentlich eine lange Geschichte von, wie soll ich sagen, Verflachung dieses kritischen Gehalts der marxischen Theorie. Ich bin selbst ein bisschen skeptisch, weil ich normalerweise sagen würde, dass theoretische Fehler selten reale politische Prozesse bestimmen. Das ist ja eigentlich nicht der Fall. Also gerade wenn man, wie soll ich sagen, an so etwas wie Materialismus festhalten will, also Materialismus jetzt im philosophischen Sinne, sollte man ja den Verdacht haben, dass es eher gesellschaftliche Bedingungen sind, die dazu führen, dass theoretische Fehler gemacht werden, nicht umgekehrt. Trotzdem ist es schon auffällig, welche Schriften der Klassiker zum Beispiel im Realsozialismus gehypt wurden und welche nicht. Also zum Beispiel diese ganzen Engels-Dinger hier, Anti-Düring, Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft und so. Da hat man, meine ich, schon die Tendenz drin, dass Kategorien aus der kapitalistischen Ökonomie und der Theorie von der kapitalistischen Ökonomie sozusagen wie eine Naturwissenschaft behandelt werden und dann als anwendbar erscheinen. Das ist natürlich Marx. Ich finde es nicht so sonderlich spannend, dass, oder wenn, dann würde ich es eher als Hobby machen, das theoriegeschichtlich nachzuvollziehen. Ich glaube, da wird sehr viel SPD-Geschichte, also jetzt der Vor-KPD-SPD, also Jahrhundertwende und so, mitgeschleppt oder wurde. Aber beispielsweise, wenn man es am Freiheitsbegriff macht, es gibt ja bei Marx, ich habe jetzt gerade vergessen, wo, diese Stelle, dass jenseits ist Vorwort zur Kritik der politischen Ökonomie, ja, ich weiß es nicht, dass Arbeit, Reproduktion der Bereich der Notwendigkeit ist und jenseits dessen der Bereich der Freiheit anfängt. Also mit Freiheit ist da sozusagen ganz unideologisch der Bereich gemeint, der menschlichen Verfügung, sage ich mal, untersteht. In der DDR oder im Realsozialismus allgemein war es so, dass gerade weil Arbeit immer schon definiert wurde als eine, die nur notwendig ist, also tatsächlich quasi naturgesetzlich notwendig, dieser Bereich überhaupt nicht unterschieden wurde. Das heißt, das war immer schon, wurde, also wenn man jetzt so Philosophie-Wörterbücher oder so sich anguckt, war immer schon realisierte Freiheit. Also sozusagen der Bereich der materiellen Reproduktion, Na, ich habe jetzt keine Lust nachzugucken, aber so ein Zitat ist da auch drin. Wirklich Hanebüchen, also dass dann sozusagen gesagt wird, naja, oder ja, es kommt ja eigentlich von Engels, aber ist da anders gemeint, von Hegel, aber ist da anders gemeint. Freiheit ist die Einsicht in die Notwendigkeit. Wenn ich also eine wissenschaftlich geplante Produktion habe, wo per Definition nur das getan wird, was notwendig ist, ist das die Notwendigkeit? Wenn ich das intellektuell nachvollziehe und das sozusagen eine reflektierte Notwendigkeit ist, ist das schon der Bereich der Freiheit. Was natürlich dann, also da hat man so einen Übergangsbereich. Ich bin mir auch da nicht sicher, ob das sozusagen eine theoretische Verflachung oder Missinterpretation ist, die dann zu politischen Handlungen geführt hat. Ich glaube, andersrum stimmt es mindestens genauso. Wenn man eine solche Theorie vertritt, ist es natürlich auch kein innerer Widerspruch mehr, wenn man dann sagt, ja, es müssen auch Arbeitszeiten verlängert werden, es muss auf Konsumgüter verzichtet werden, die Einzelnen haben sich dem Gemeinwohl unterzuordnen, das heißt im Zweifelsfall der Planerfüllung und so weiter. Das heißt, da passt dann sozusagen der theoretische Fehler mit dem Herrschaftsanspruch oder mit der Herrschaftstechnik passt dann auch zusammen und dann ist es vielleicht auch egal, sich zu fragen, was da nun Henne und was Ei ist. Und lässt sich wahrscheinlich auch nicht beantworten. Du hattest eben im Kopf geschüttelt, hatte ich das Zitat mit der Freiheit der Notwendigkeit falsch gebracht oder bezogst du dich auf was anderes? Nee, hinter dir. Bezog sich nicht darauf? Okay. ja, jetzt die Frage, also zu der Frage, was ist das ökonomische Fazit, haben wir eben schon einiges gesagt. Ich hatte eingangs ja schon angedroht, dass da kein ökonomisches Patentrezept draus werden wird. Was das politische Fazit angeht, ich glaube in der Tat, dass die ökonomischen Hebel ein Fehler waren, dass die aber letztlich nicht alleine die DDR zu Fall gebracht haben, oder den Sozialismus insgesamt, sondern dass, wenn man Kapitalismuskritik, wie das die Marx-Leninisten gemacht haben, so missversteht, dass man sagt, am Kapitalismus ist vor allen Dingen falsch, dass er nicht funktioniert. Weil es Krisen gibt zum Beispiel oder weil viel mehr Produkt vergeudet wird. Und man dann die Konsequenz zieht, wir machen eine Ökonomie, die das alles, die diese Fehler nicht macht, also die zum Beispiel, wie heißt es denn immer, die Marktanarchie aus der Welt geschafft hat. Ich würde sagen, also wenn ein, also ich meine, der Kapitalismus hat das Problem mit der Marktanarchie nicht. Das haben vielleicht Leute, die in ihm leben, aber ihn selbst, also ich, wenn man nicht gerade Robert Kurz ist, den Kapitalismus selbst wird das nicht sonderlich jucken. Wenn man da natürlich theoretisch so rangeht und sagt, der Kapitalismus hat den Fehler, dass er nicht gut funktioniert, und diese Fehler machen wir nicht. Also wir ziehen sozusagen vom Kapitalismus das ab, Marktanarchie, mangelnde Planbarkeit und so weiter, und übernehmen aber die Sachen, die, wie Marx gezeigt hat, gut funktionieren, wie zum Beispiel das Wertgesetz, dann kann man natürlich auch zu dem, oder was heißt natürlich, aber scheint mir irgendwie folgerichtig, dann zu der, also sozusagen gegenüber so einer Weltmarktpräsenz auch nicht sehr viel Immunität zu haben oder nicht sich zu sagen, Moment mal, was machen wir hier eigentlich gerade? Denn, also es passt einfach wie Faust aufs Auge, dass man dann sagt, na klar, wir machen ja hier die bessere Ökonomie, und dann können wir doch auf den Weltmarkt gehen, wieso denn nicht? Unsere Ökonomie ist doch viel produktiver. Und ich weiß nicht, das ist ja immer so ein Treppenwitz, diese Ulbrichtsche Aussage, naja, wir wollen den Kapitalismus überholen, ohne ihn einzuholen. Das ist ja eigentlich, also so wie es gemeint hat, jetzt marxistisch-leninistisch gedacht, nicht so blöd. Also man nimmt sozusagen einen anderen Weg, deshalb nicht einholen, also man rennt nicht hinterher, sondern nimmt eine andere Methode, in Anführungszeichen, nämlich Planung mit ökonomischen Hebeln, und kommt aber, was die Quantität angeht, also die Leistungsfähigkeit der Ökonomie, das habe ich jetzt weggelassen, also die haben ja im Realsozialismus auch eine gesellschaftliche Gesamtrechnung gemacht, also das hieß zwar ein bisschen anders, aber letztlich ein Bruttoinlandsprodukt errechnet diesen ganzen Scheiß, kommt dann aber über einen anderen Weg doch weiter, und zwar auf dem gleichen Weg weiter an, als der Kapitalismus. Ich, und deshalb ist das jetzt das politische Fazit, ich glaube das ehrlich gesagt nicht. Also erstens glaube ich nicht, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Krise im Kapitalismus und mangelnder Leistungsfähigkeit des Kapitalismus. Das sind völlig verschiedene Paar Schuhe. Und ich habe auch den Verdacht, das ist jetzt aber überhaupt nicht wissenschaftlich abgesichert, sondern eine persönliche Einschätzung, dass zumindest über einen absehbaren Zeitraum eine Planwirtschaft, vorsichtig gesagt, nicht zwangsläufig produktiver ist als eine kapitalistische Ökonomie. Die Frage ist nur, und die würde ich gleich mit Nein beantworten, ist das eigentlich ein Argument gegen Planwirtschaft? Nö. Also zum einen haben ja Leute den Anspruch, weniger scheiß Jobs zu machen oder weniger lange zu arbeiten als im Kapitalismus, und denen dann zu sagen, ja, klar, wenn der Kommunismus erstmal richtig etabliert ist, dann läuft das auch, bei der Übergangsphase müsste richtig wuppen. Mein Gott, also ich meine, wie alt wird man denn? Also, ich meine, ja, man muss doch mit den Leuten Revolution machen, die davon auch was haben, oder sonst wüsste ich jedenfalls keinen Grund, wenn die nicht gerade gläubig oder sonst irgendwie idealistisch sind, warum die da mitmachen sollten, wieso denn eigentlich? Sondern die müssen schon selbst was davon haben. Das heißt, denen zu erzählen, naja gut, in 40 Jahren könnt ihr mal weniger arbeiten, ist irgendwie ein schlechtes Argument. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ich habe noch keine Volkswirtschaft geplant, und ja, dass die dann, naja, zum Terminus Volkswirtschaft kann man auch noch viel sagen, aber also keine Ökonomie geplant, aber ich stelle mir mal vor, gerade wenn man das ohne diese abstrakten Größen machen will, mit gutem Grund, muss man sich da erstmal ganz schön umstellen. Nun gut, nun kann man davon ausgehen, dass überall in den kapitalistischen Zentren zumindest gleichzeitig Revolution ist. Das wäre ja schön. Oder man hat das gleiche Problem wie der Realsozialismus und steht in irgendeinem Konkurrenzverhältnis. Das halte ich, wenn man überhaupt bei so einem Projekt wie Kommunismus von Wahrscheinlichkeiten reden will, was eigentlich schon absurd ist. Aber wenn denn, dann halte ich das schon für wahrscheinlicher. Und wenn das denn so ist und man, und in der Konkurrenzsituation meine ich jetzt gerade nicht ökonomisch, sondern aller Erfahrung nach ist es so, dass kapitalistische Systeme nicht neutral darauf reagieren, wenn man irgendwo auf der Welt ein nicht kapitalistisches System versucht. Wenn es denn stimmt, dass man zumindest in einer mittelfristigen Übergangszeit nicht naturgemäß produktiver produziert als die kapitalistische Konkurrenz, dann kann man zweierlei sagen. Erstens, auf den Weltmarkt zu gehen, ist eine denkbar dämliche Idee. Und zwar ja, insbesondere, wenn es nicht um Getreideexport während der russischen Revolution geht, sondern um wirklich Industrieprodukte, die letztlich sozusagen fast die gesamte Planökonomie über die Einheit des Produktionsprozesses mit, wie soll ich sagen, in Mitleidenschaft ziehen. Also wenn ich billig Maschinen verticken will, oder was heißt billig, konkurrenzfähig, also zu niedrigen Kosten, dann müssen auch Schrauben, dann muss auch Schmieröl, dann muss alles Mögliche kostengünstig produziert werden. Da habe ich dann sofort einen Maßstab drin, der eben nicht ist, Leute zu versorgen. Wenn ich also das nicht will und nicht davon ausgehe, dass sich das schon alles naturwüchsig regeln wird zum Besten der Planwirtschaft, ja dann glaube ich, muss man den Leuten irgendwie was anderes bieten, was sie sozusagen davon überzeugen kann, dass Kommunismus eine gute Sache ist. Und da glaube ich schon, dass das dann, und jetzt wird es ganz schwammig, dass das schon auf der Ebene Arbeitsorganisation, also dass man weniger menschenvernichtend arbeitet als im Kapitalismus, dass das auf der Ebene von Überlebensbedingungen entscheiden, dass das auf solchen Ebenen liegen muss. Und wenn man sich da dann den Realsozialismus anguckt, glaube ich sagen zu können, ohne eigene Erfahrungen da zu haben, aber dass der da auch nicht gerade Reklame für das neudeutsch gesprochen Projekt Kommunismus gemacht hat, weil auch wenn die Arbeit vielleicht an einigen Stellen extensiver war, was jetzt, wie soll ich sagen, naja, man muss nicht unbedingt Wismut-Tagebau nehmen, aber da ist vielleicht besonders krass, da wurde eben auch menschenvernichtend gearbeitet und was die Entscheidbarkeit von eigenen Lebenswegen angeht, also was macht man überhaupt mit seiner Zeit, womit beschäftigt man sich, was kann man lernen, wo kann man es lernen und so weiter, da war das nun auch nicht viel her. Und deshalb glaube ich, aber das ist jetzt überhaupt nicht mehr mein Thema heute Abend, dass wenn man eine Planwirtschaft aufziehen will, die funktioniert, man diesen Fragen durchaus auch einige Bedeutung beimessen muss, und zwar ganz anders, als die Realsozialisten das gemacht haben. Ja, soweit erstmal.